Zum inzwischen 79. Mal treffen wir uns, um eine weitere Episode des Nord-Süd-Gefälles aufzunehmen. Wir, das sind wie immer Dotti aus dem Süden. Und der Jörn aus dem hohen Norden. Servus. Moinsinn. Ihr habt schönes Wetter. Das stimmt, wie großartig. Herrlich. Normalerweise sagt man ja, es gibt in Norddeutschland zwei Jahreszeiten, Herbst mit Blätter und Herbst ohne Blätter. Und jetzt sind wir gerade so auf dem Wechsel eigentlich zu Herbst ohne Blätter, aber da wird es tatsächlich nochmal richtig nett. 8. September ist der Tag, an dem wir aufnehmen und es ist heute richtig, also fast schon wieder sommerlich. Also ich war vorhin versehentlich mal draußen und ich war ganz überrascht, wie warm das eigentlich ist. Also ich hätte die Arbeit heute doch ins Gartenoffice verlegen können oder zumindest mal ein Fenster aufmachen zwischendurch. Das wäre ganz schlau gewesen. Aber ich hatte andererseits auch so viel aufzunehmen, dass ich dann ständig aufstehen müsste, um das Fenster wieder zuzumachen. Das war dann auch wieder nichts. Wie ist denn bei euch? Aktuell ist es bei uns auch sehr schön, aber es ist immer wieder wechselhaft. Also du kannst mal so grob über den Kamm geschert sagen, immer am Wochenende ist schlechtes Wetter und unter der Woche wird es dann wieder schön. Und wir haben reichlich Regen dieses Jahr gehabt und so viel ich mitbekommen habe, soll das ja angeblich auch der regenreichste Sommer seit 1964 gewesen sein. Mhm. Und kann ich nachvollziehen, weil wir hatten wirklich sehr viel Wasser. Aber natürlich freut man sich auch drüber, denn die Wälder, die brauchen ja Regen und von dem her habe ich da nichts dagegen. Wenn man natürlich in Urlaub fährt und dann alle Nase lang seinen Urlaub danach planen muss und gucken muss, fahre ich jetzt heute mit dem Fahrrad oder mit dem, oder laufe ich lieber und nehme Schirm mit oder so, ist das natürlich suboptimal. Aber ich will nicht jammern. Also ich habe eine Woche Urlaub gehabt, war unterwegs und das war alles in Ordnung und alles gut. Sehr schön. Genau. Jetzt können auch die nächsten zwei Tage regnen, weil wir haben heute Rasen angesät und der braucht ja dann gleich am Anfang Feuchtigkeit und deswegen könnte es jetzt zum Beispiel am Wochenende tatsächlich regnen. Ja, und hast du schon einen Regentanz denn aufgeführt, oder? Ach, ich wüsste gar nicht, wie der geht, aber muss ich dazu nackt sein oder geht es auch ohne? Kein Kinkshaming von meiner Seite. Du kannst durch deinen Garten tanzen, machen, so viel oder wenig bekleidet, wie du möchtest. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, wir haben vorne raus keinen Sichtschutz mehr. Also früher war ja, na gut, der Zaun hat auch nicht viel Sichtschutz gegeben, aber es wäre ein bisschen sehr auffällig in unserer Nachbarschaft. Und vor allem, weil wir jetzt die letzten 7 Wochen so für Aufsehen gesorgt haben hier mit diesen ganzen Baumaschinen. Wir hatten ja teilweise, was habe ich am meisten gezählt, 12 Baumaschinen im Garten stehen. Ja, sehr gut. Also ihr das wolltet dann auch Publikum von der örtlichen Kita haben, oder? Ja, von der Nachbarschaft schon. Polizei ist Gott sei Dank nicht vorbeigekommen. Ist ja egal. Kann ja trotzdem eine gute Party werden. Das wirklich, ja. Und vor allem hat mein Herz allerliebster mal Bagger fahren können. So. Die Schlüssel haben nicht bei uns gelegen. Siehste. Aber ist denn jetzt der Garten so weit schier, dass ihr... Also jetzt kann es losgehen mit Rasen und dann keine Baumaschinen mehr. Keine Baumaschinen mehr, nee. Ist, wie gesagt, der Rasen ist jetzt angesät worden. Mauer weg. Zwei Mauer, die eine Mauer ist weg und an der Terrasse ist eine Mauer hin. Wunderschön geworden, ganz toll. Und jetzt können wir langsam anfangen, Stauden und Büsche und so rauszusuchen und uns zu überlegen, was wir da machen wollen. Und da habe ich schon unseren Garten fotografiert und dann im Photoshop schon mal ein paar Stauden freigestellt und die dann schön platziert auf diesem Foto von unserem Garten und geschaut, wo der Leuchtturm hingestellt wird, den ich habe und schon ein bisschen optisch mal geguckt, wie wir wo was hinstellen. Und manche Sachen können wir auch dieses Jahr schon pflanzen, die kann man also im Herbst einsetzen und andere Sachen müssen wir natürlich im Frühjahr abwarten, bis es dann losgehen kann. Ja, jetzt ach, ja. Bin ich natürlich direkt, wo du sagst, du hast dich also hingesetzt mit dem Photoshop, bin ich ja schon gleich bei einem unserer ersten Themen, nämlich bei diesem Finanzbeamten in Schweden, der sich selber angerufen hat, um seine Arbeitszeit wegzumachen. Das war nämlich so, dass der in seinem Büro saß in Stockholm und sich gedacht hat, Mensch, wie kriege ich jetzt irgendwie den Tag rum? Und hat dann insgesamt 55 Stunden sein eigenes Telefon blockiert von seinem Handy aus. Und dann wurden alle eingehenden Anrufe an andere Mitarbeiter weitergeleitet. Und das flog dem Bericht auf tag24.de zufolge danach auf, weil das einem Vorgesetzten auffiel, dass der ungewöhnlich lange telefoniert. Und am Ende hat er es dann tatsächlich eingeräumt, dass er einfach extrem wenig motiviert gewesen sei zu arbeiten. Jetzt droht ihm die Entlassung. Zwei Sachen an dieser Stelle. Wie kommst du jetzt von Photoshop auf dieses Thema? Ich dachte, weil du das ja, also ich habe das jetzt einfach so im Gedanken gehabt, dass du das vielleicht sowieso am Dienstrechner, wenn du sowieso da sitzt, dann kann man doch mal schnell was freistellen. Und ach, verstehe, weil Photoshop so teuer ist und man kann sowas nur auf Dienstrechner haben. Nein, ich dachte nur, weil du, wenn du sowieso an deinem Dienstrechner sitzt und Photoshop offen hast, so denkst du dir, ich könnte jetzt was arbeiten oder ich stelle ein paar Stauden frei. Stimmt, mein Chef würde gar nicht merken, was ich da freistelle. Also das hätte ich vielleicht sogar durchziehen können. verflixt, wieder nicht dran gedacht. Ich weiß gar nicht, was kostet Photoshop denn? Das muss man mieten, oder? Ich glaube, das muss man mieten inzwischen, gell? Das ist nicht mehr so, dass man da 3.000 Euro hinblättert und man kriegt es dann, sondern das muss man, glaube ich, monatlich irgendwie bezahlen. 3.000 Euro im Monat? Nee, ja, das ja, kommt vielleicht pro Rechner an, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie viele Rechner man da anschließt, denke ich mal. Oder weiß ich nicht, ob es da auch irgendwie Rabatt gibt. Keine Ahnung. Ah ja. Ja, das ist natürlich eine interessante Sache, die der da gemacht hat. Ich überlege gerade, ob das bei uns funktionieren würde. Werden denn Telefonate nicht in... Er muss doch irgendwie... Ach nee, Finanzbeamte werden ja nicht bezahlt nach Abschluss. Genau. Richtig. Und dann ist es ja natürlich einfach eine Frage, wie ist die Telefonanlage konfiguriert, ne? So, wenn jetzt irgendwie, offenbar ist es so, dass wenn bei dem einen besetzt ist, dann kriegen es alle anderen in der Rufgruppe, also sprich in der Abteilung. Und wahrscheinlich gibt es dann noch irgendwie so eine zentrale Nummer für diese Abteilung, wo er dann auch raus ist, wenn sein Telefon besetzt ist. Mhm. So. Ja, das ist auch so ein Thema gerade bei uns. Wir haben ja teilweise, also ich glaube, mehr als die Hälfte ist im Homeoffice und ein paar einsame Hansel, die sitzen noch im Büro. Und die müssen alles annehmen. Glauben Sie. Ja. Also bei mir steht das Telefon auch nicht still, weil es eine Durchwahl ist, die sehr einfach zu merken ist. Ja. Und dadurch ist das einfach prädestiniert dafür, dass die Leute immer meine Nummer wählen. Aber es macht natürlich den Eindruck, wenn da eben 8 Telefone klingeln und dann müssen die rangehen, glauben sie halt immer, dass das Telefon nur bei ihnen klingelt. Ist nicht so, also bei uns genauso im Homeoffice. Aber es macht natürlich den Eindruck. Na klar. Und das ist so eine zwischenmenschliche Sache, wo jetzt ein bisschen für Unmut sorgt. Ja. Und wo wir jetzt einfach lernen müssen, damit umzugehen, weil es sieht ja so aus, als wenn ich noch länger im Homeoffice sitzen würde, beziehungsweise mein neuer Chef, der pusht das auch ganz exzessiv und sagt, das ist die neue Zeit und so ist das gut und die Leute arbeiten trotzdem, wenn sie draußen sind und von dem her soll das auch so bleiben. Ja. Na, bei uns ist es so, als ich gesagt habe, dass ich dann jetzt dauerhaft ins Homeoffice gehe, zumindest so lange, bis die Pandemie vorbei ist, da wurde gleich ein weiteres Telefon geordert. So jetzt, also mein Telefon steht jetzt physisch in der Ecke, wo sonst keiner ist. Und ist dauerhaft auf mich umgestellt, also die Nebenstelle, die auf meiner Visitenkarte steht, die ist dauerhaft auf mein Handy umgeleitet, damit eben in Anführungszeichen mein Schreibtisch frei ist und damit jemand da arbeiten kann, ohne ständig für ein Anrufen an mich belästigt zu werden. Und das war eigentlich innerhalb von 14 Tagen erledigt und so handhaben wir das jetzt auch. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ja, das haben wir auch. Also wenn man bei mir im Geschäft anruft, dann wird es weitergeleitet zu mir nach Hause. Das funktioniert auch. Aber nichtsdestotrotz haben die eben den Eindruck, es würde nur noch bei ihnen klingeln. Also das ist wirklich so eine verwaschene Wahrnehmung, mit der man jetzt einfach lernen muss, umzugehen. Und sie merken halt nicht, dass ich auch am Telefon hänge und ständig telefonieren muss und Fragen beantworten muss, weißt du? Ja, wenn klar. Ich vor Ort wäre und Beratungsgespräche führen würde, dann würden die anderen das mitkriegen. Aber dadurch, dass ich zu Hause sitze, kriegen sie das eben nicht mit. Also letztlich dieses Dilemma, vor dem mancher Chef stand und gesagt hat, meine Mitarbeiter, wenn die zu Hause sind, dann werden die wahrscheinlich sich einen faulen Lenz machen. Das hat dein Chef jetzt nicht mehr, aber dafür deine Kollegen. Ja, so ungefähr, ja. Das ist auch schade, wirklich schade, dass das so ist. Ja, ärgerlich. Naja. So. Naja, der Finanzbeamte, nicht schlecht. Ja. Du, ich habe schon Lebkuchen gekauft. Ach du Glückliche. Ich schleiche seit Anfang des Monats drumherum. Echt? Ja, ach, weil ich liebe Lebkuchen so sehr und ich, wenn jetzt hier ein Karton stünde, dann wäre der sofort leer. Und wir haben noch von unserem Keksmitbewohner 3 große Kartons Pickup zweite Wahl hier rumliegen, die wir, wo wir schon angefangen haben, Inhalte zu verschenken oder auch ganze Kartons. Also wirklich so 40 mal 60 mal 10 Zentimeter ungefähr, also richtig groß. Und da sind lauter 10er plus 2 Gratispackungen drin. Mhm. Oh. Ich kann kaum irgendwo hier hingreifen auf dem Schreibtisch, ohne dass mir ein Pickup-Papier im Weg liegt, denn die werden ja schlecht, die müssen ja weg. Es hilft ja nichts. Das stimmt. Die sind auch, nur noch bis zum März 22 haltbar. Also da muss man sich ja wirklich beeilen. Da kann ich dir jetzt leider nicht widersprechen, weil ich hasse nichts mehr als abgelaufene Schokolade oder wenn die so weiß wird langsam. Sie ist ja dadurch angeblich nicht schlecht, aber ich habe so den Eindruck, die schmeckt dann nicht mehr so gut. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, das sind die Salzkristalle, die sich dann nach draußen drücken. Salzkristalle? Ja, ja. In jeder guten Schokolade ist Salz mit drin. Ja, ja. Das ist das Fett und wenn das rausdrückt, ist das ja schon mal gut. Dann nehme ich es nicht zu mir, oder? Oder wie ist das? Ja, wenn du es abkratzt, dann nicht. Richtig, genau. Kratzt du deine Schokolade wieder dunkel, wenn du weiße Schokolade findest. Weiß geworden. Können wir mal ausprobieren, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, funktioniert nicht. Müsste man dann irgendwie auf so ein, mit Schleifpapier oder mit so einer Schleifmaschine oder so mal kurz. Eine Schleifmaschine, was ein Quatsch. Da kann man doch einfach mit so einem Küchenmesser das abschaben. Ach, dann verletze ich mich womöglich noch. Außerdem weiß ich jetzt, wie Schleifmaschinen funktionieren. Nee, das ist eine gute Idee. Dann nimmst du am besten den Bandschleifer. Ne? Also eben noch einen Tisch abgeschliffen und jetzt schon an der Schokolade. Da ist genau. Auch sicherlich nicht so viel Schokoladenverlust dran. Ne? Dann hältst du den Riegel ran und zack ist er weg. Und ah, verdammt, nur noch Salzkaramell übrig. Ich überlege mir das gerade noch, aber nee, lassen wir es lieber sein. Dann essen wir es lieber mit dem Weißen. Also ja, Lebkuchen, also ich könnte mich reinlegen, wirklich. Wenn es nach mir ginge, dürfte es das ganze Jahr geben. Mhm. Ich bin Fan. Mhm. Ich bin zwar auch so ein Fan von Jahreszeiten, also dass ich es wirklich mag, dass, keine Ahnung, dass es jetzt wieder Kürbis gibt. Und wenn dann im Februar keinen Kürbis mehr gibt oder vielleicht sogar ein bisschen früher, dann ist das auch in Ordnung. Umso mehr freue ich mich dann wieder auf die nächste Saison. Aber Lebkuchen ist auch wirklich so eine Sache, wo ich, da kann ich nicht Nein sagen, das muss sein. Anders ist das bei Weihnachtsliedern. Hast du denn schon Wham! Last Christmas gehört dieses Jahr? Ich habe tatsächlich schon Wham! Last Christmas Nein. gehört. Ja, und zwar schon im April, wenn ich mich richtig erinnere, hat mir, Also die Person ist der Redaktion namentlich bekannt. Ich werde jetzt niemanden hier öffentlich an den Pranger stellen. Da gab es tatsächlich ein Video von Lebkuchenessen und im Hintergrund lief Last Christmas von Wham. Ja. Das passt ja genau. Naja. Ja, einem Mann, das ist nämlich das Thema, das ich aufgetan habe. Ein Mann hat nämlich dummerweise nur eine CD zu Hause liegen. Und die hörte er stundenlang, weil er eben sonst keine Musik hätte hören können. Und das war ausgerechnet eine CD mit Weihnachtsliedern. Wow. Und das Ganze war, weil nämlich dummerweise seine Internetverbindung gestört war und er dadurch keine Musik streamen konnte. Oh Gott. Und deswegen hat er die einzige CD verwendet, die er zu Hause hatte und hat die halt in Dauerschleife spielen lassen. Und den Nachbarn hat das natürlich überhaupt nicht gefallen, wenn da die ganze Zeit Rudolph the Red-Nosed Reindeer oder Driving Home for Christmas gespielt wurde. Und die haben dann die Polizei gerufen, aber die kann natürlich gegen sowas auch nichts tun. Nee, die haben nicht die Polizei gerufen. Guck mal, der letzte Satz vom Artikel. Man hat ja noch auf die Jahreszeit hingewiesen, teilte der Sprecher mit, Beschwerden aus der Nachbarschaft gab es nicht. Ach, gab es nicht? Die Streife ist einfach vorbeigefahren und hat gehört, hier ist aber ganz schön laute Musik, gehen wir mal hin, da soll die mal leise machen. Aber gestört hat er keinen. So, dann waren die Nachbarn ja sogar begeistert davon. Oder nicht da. Ach so, im Sommerurlaub vielleicht. Oder beim Skifahren. Ja, sehr gut. Ja, der 27-Jährige, ja, der wird jetzt auch Ohrenkrebs haben von dem ganzen Zeug. Aber wie verzweifelt muss man denn sein? Also abgesehen davon, ich habe bei meiner Spotify-Playlist so die beiden Playlists, die ich häufig anhabe, da habe ich halt die Lieder alle runtergeladen und auf dem Telefon gespeichert. Also ich brauche gar keine Internetverbindung, um die abzuspielen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie unser Radio läuft. Läuft das auch über Internet? Gibt es denn noch analoges Radio? Selbstverständlich, klar. Doch? Ja, ja. Aber dann kann man doch einfach den Radiosender anmachen. Oder hätte er auch machen können, richtig. Aber dann kommt ja immer Werbung dazwischen und lustige Ansagen von irgendwelchen Moderationsheinis. Ach, so verwöhnt sind die jungen Leute heutzutage, dass sie nur noch streamen wollen, damit sie die Werbung nicht hören müssen? Denke ich mal. Okay. Und Radio ist ja auch für alte Leute. Danke. Ja, ich arbeite im Radio, hallöchen. Das wäre was anderes. Naja, der größte Abschaltfaktor immer in allen Umfragen. Wenn, bist du? Nee, ist generell Wortanteil, aber dankeschön. Genau, der fleischgewordene Abschaltfaktor. Das bin ich. Hallo. Tja, ja, es ist also auch bemerkenswert, dass der dann eine CD in Hardware hat. Aber das ist ja genau das, was ich auch immer sage. Man sollte halt einfach auch Medien physisch da haben. Wenn du einfach nur deine komplette Musikbibliothek digital irgendwie, was weiß ich, bei irgendeinem Musikanbieter, ob es nun Spotify, Amazon, Google oder sonst wer ist, hast und dann hast du sie halt nicht. So, entweder weil dir vielleicht dein Anbieter irgendwann aus Gründen dein Konto sperrt oder weil dein Internet irgendwann mal kaputt ist. Und dann ist das halt weg. Dann hast du vielleicht dafür bezahlt, kannst es aber nicht nutzen. Ist ja nur geliehen immer. Mhm. Ja, aber mich wundert es überhaupt, dass er überhaupt noch das Abspielgerät besitzt. Also wenn man das sowieso nur noch eine CD rumliegen hat, dann würde ich doch auch das Abspielgerät nicht mehr unbedingt. Oder es ist halt wirklich einfach die Weihnachtstradition. So, wenn wir, das kann ja auch sein, dass er an Weihnachten hat er immer die Familie da und dann setzt er sich hin und dann hören die halt die eine CD und wenn die dreimal durchgedudelt ist, dann fahren die wieder nach Hause. Mhm, ist ja möglich. Mhm. Ja, da erinnerst du mich an unser Weihnachten. Das so, bitte sehr. Das war immer ganz schlimm, immer die gleiche Schallplatte wurde aufgelegt und spätestens dann war der Krach vorprogrammiert. Habe ich das mal erzählt von dem Sender, in dem ich im Volontariat war und Weihnachten? Erzähl mal. Das war ein Lokalradio in Trier. Da habe ich Teile meiner Ausbildung verbracht. Und das war halt so ein privater Radiosender. Das heißt, der muss natürlich einfach viel Werbung verkaufen, um sich zu refinanzieren. Und dann gab es halt in der Weihnachtszeit eine Programmaktion, dass Werbekunden den Weihnachtsmann, Klammer auf ich, zu sich in den Betrieb bestellen konnten, kam dann mit einem Glücksrad und mit irgendwie 200 Portionen Glühwein und dann haben wir da eben ein bisschen Tradafitti gemacht und Spielchen gespielt und es gab dann auch noch irgendwas zu gewinnen, wo eben der Werbekunde den Preis stellen musste. Das war also der Deal und dann kriegte der im Gegenzug, also der hat das im Paket gekauft mit so und so viel Werbespots, keine Ahnung. So. Und ich war nun der Weihnachtsmann, und es ging schon damit los, dass wir im Umkreis von 40 Kilometern sämtliche Aldi-Glühweinvorräte aufkaufen mussten, weil wir ja irgendwoher den Glühwein kriegen mussten. Und dann bin ich halt mit einem Kollegen dahin gefahren, wo auch immer dann jeweils der Kunde war und habe dann da im Weihnachtsmannkostüm das Glücksrad gedreht. Und wir hatten halt eine Weihnachts-CD, nämlich Vierten Hits Christmas Classics. Die ganze Zeit lief. Wir waren 3 Stunden vor Ort. Die ganze Zeit lief diese CD. Und natürlich wollte dann jeder Zweite mit dem Weihnachtsmann auch mal einen Glühwein anstoßen. Und also beim ersten Termin habe ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich war so dun, weil ich den ganzen Abend irgendwie dann auch noch in einem Supermarkt stand. Und irgendwie, oh, Glühwein, alles klar, hier, und der Weihnachtsmann. Ja, bis heute habe ich ein Problem mit dem Geruch von Glühwein, geschweige denn mit dem Geschmack. Ich kann es nicht mehr sehen. Das kann ich mir vorstellen. Und ich war, wie gesagt, beim ersten Termin, ich war heilfroh, dass mein Kollege dabei war, der dann mich auch noch nach Hause fahren konnte, weil ich gesagt habe, also wahrscheinlich würde ich es nach Hause schaffen, aber ich möchte auch einfach nicht. Ich möchte nicht in der Situation sein, dass ich jetzt noch ein Auto bewegen muss. Das war irgendwie auf dem Freitag, deswegen war es nicht so schlimm. Ich bin dann nächsten Tag mit dem Bus zur Arbeit gefahren, habe mein Auto geholt. Aber, ach nee, das war furchtbar. Ein besoffener Weihnachtsmann mit einer roten Nase, das ist so typisch amerikanischer Film oder so. Ja, richtig. Ich stelle mir das jetzt so vor. Ja, ja, vor allen Dingen, so dann steht da halt irgendwie so ein verschwitzter Typ, Weihnachtsmann, leicht angetüdelt, in einer Supermarktfiliale. Ist halt auch kein schönes Bild einfach. Die armen Kinder. Ja, richtig. Aber also so schlimm war es auch nicht. Ist nicht so, dass ich irgendwie ausfällig geworden wäre. Aber es war halt so über der Schwelle hinweg, wo ich sagen würde, es ist jetzt noch verantwortungsvoll, ein Fahrzeug zu bewegen. Okay. Ja, das geht ja noch. Immerhin das. Mhm. Ja. Aber du wärst dann sicherlich Schlangenlinien gefahren. Mutmaßlich. In einer Nacht- und Nebelaktion haben nämlich Unbekannte zwischen zwei Ortsteilen der Stadt Kyritz einen 2 Kilometer langen Radweg auf einer Kreisstraße gepinselt. Und da sie natürlich nicht das richtige Equipment dafür hatten, ist das Ganze ein wenig in Schlangenlinien ausgeartet. Herrlich. Zusätzlich zu den Schlangenlinien waren dann auch noch verschiedene Symbole und kryptische Botschaften drauf gepinselt worden. Zum Beispiel Fahrräder, dass das eben als Fahrradweg zu erkennen war. Aber das ist ihnen ja ganz gut gelungen, finde ich, vom Foto her. Das ist das gemacht, gell? Ja. Und auch eine Liebesbotschaft muss damit drauf gestanden haben. Was mich ein bisschen irritiert hat, denn wenn es ohne die Liebesbotschaft gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, gut, da fordert einer einfach zwischen diesen beiden Orten auf einer sehr befahrenen Straße einen Fahrradweg. Und das ist jetzt eine Art Protest. Hm. Aber was es mit der Liebesbotschaft da drauf zu tun hat, das fand ich, ehrlich gesagt, in dem Bericht etwas irritierend. Ja, gut. Aber also der Satz, Liebe ist die Antwort. Also wenn da einzelne Buchstaben haben sie aufgemalt und die bildeten zusammengesetzt den Satz, Liebe ist die Antwort, sagte eine Polizeisprecherin. Das ist ja, also ja, nichts, was man jetzt auf dem Radweg vermuten würde, aber ist ja jetzt nicht so, also nichts Anstößiges, sag ich mal. Nee, das nicht, aber wenn ich jetzt protestieren wollte, dass da eben ein Radweg installiert werden soll, dann hätte ich doch irgendwas anderes hingeschrieben, wie für mehr Sicherheit oder irgend so ein Kram. Aber ich hätte doch da keine von meiner Tat abgelenkt oder von meiner Idee dahinter hätte ich doch nicht mit irgendwelchen Liebesworten abgelenkt. Hm. Tja, man weiß es nicht, ne? Nee. Aber diesen Weg wieder wegzumachen, kostet einen mittleren vierstelligen Betrag und sie haben den Täter noch nicht gefunden. Vor allen Dingen braucht man ein schweres Gerät dafür, ne? Das ist ja auch ganz beeindruckend. So. Ja, das muss auch wieder abgeschliffen werden, wie die Schokolade. Ja, genau. Ja. Nee, wir hatten tatsächlich mal, als wir noch in Kiel gewohnt haben, das war halt so eine Gegend, wo du abends nach 18 Uhr irgendwie eine Dreiviertelstunde um Block fährst auf der Suche nach einem Parkplatz. Mhm. Und bei uns direkt gegenüber war ein Malerbetrieb, der immer das Problem hatte, dass Leute, also der hatte sowieso so eine enge Hofausfahrt und dann parkten da auch noch Leute sehr eng dran. Und dann kam der mit seinen Autos halt einfach schlecht raus. Und dann hat der eigenständig sich so eine Straßenmarkierungsfarbe bestellt und hat da eine Sperrfläche gemalt. Sehr gut. Und wir haben das auch beobachtet, weil das ja direkt bei uns gegenüber war. Und haben uns noch gedacht, Mensch, also der hat jetzt halt, das war halt einfach, weiß ich nicht, ein Geselle aus dem Betrieb, der das da hingemalt hat. Also konntest du halt erkennen, es war niemand von der Stadt. Und da haben wir so gedacht, na, ob er das darf, mal gucken. 2 Tage später stand da jemand vom Ordnungsamt und hat ein paar Fotos gemacht und hat da geklingelt. Und dann mussten sie das da, also musste er selber entfernen auf eigene Kosten. Und das war gar nicht so einfach. Also der hätte sich wahrscheinlich auch gefreut über eine Asphaltfräse. Was passiert mit einem, der sowas macht? Kriegt ein Bußgeld. Bußgeld, gell? Das ist Sachbeschädigung wahrscheinlich, oder? Eingriff in die Straßenordnung wird es wahrscheinlich nicht sein. Kommt auf die Schwere an, würde ich jetzt einfach mal behaupten wollen. Also wenn du dir anmaßt, da irgendwie, keine Ahnung, eine Abbiegerspur hinzumalen, wo keine hingehört und da entsteht dann dadurch ein Unfall beispielsweise, dann könnte ich mir vorstellen, dass du da noch irgendwie weiter belangt wirst. Aber wenn da keiner zu Schaden kommt, und es im Wesentlichen halt grober Unfug ist, dann kriegst du da, ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendjemand wirklich für belangt wird, aber ein Bußgeld und vielleicht Ersatz für die Reinigungskosten, damit muss man wahrscheinlich rechnen. Ja gut, im Fall von dem Parkplatz kann ja eigentlich nicht viel passieren. Jetzt hier in der Sache mit diesem Fahrradstreifen überlege ich mir gerade, wenn da irgendwie ein Unfall passiert, aber man kann ja solche Fahrradstreifen überfahren. Es ist ja jetzt nicht so, dass da durch die Straße schmäler wird und man in Gegenverkehr geraten würde. Also und wenn jetzt, also es ist ja eine Frau über diese Markierung gefahren, als sie noch feucht war, ihr Auto wurde beschmutzt, das ist also dann schon doof. Aber wenn wir jetzt mal uns vorstellen, es wäre da zu einem Unfall gekommen zwischen einem Radfahrer und einem PKW oder einem LKW oder irgendwas. Und dann wäre das wahrscheinlich irgendwie vor Gericht gegangen und jemand hätte sich dann am Ende auch noch drauf berufen, dass er ja auf dem markierten Fahrradweg war und sowas in der Richtung. Ist natürlich, wird dann wahrscheinlich schnell vorbei sein, wenn man sich anguckt, wie dieser markierte Fahrradweg aussah, denn das ist relativ offensichtlich, dass das kein offizieller ist. Aber so schafft man natürlich auch irgendwo einen falschen Eindruck von Sicherheit sozusagen. Aber man, gut, es ist nichts passiert. Ja, hätte, wenn und aber. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, ist ja ziemlich gering. Bin ich gespannt, ob man da nochmal erfährt, ob man den erwischt und was sein Anlass war. Ob das jetzt wirklich mit diesem geforderten Radweg zusammenhängt, dass da vielleicht jemand der Meinung ist, da müsste unbedingt ein Radweg installiert werden. Ja, oder ob es halt einfach nur eine Quatschaktion war. Aber 2 Kilometer, das ist eine schöne Quatschaktion, du. Naja, offensichtlich, ich weiß nicht, also so wie das Ding aussieht, waren die jetzt ja auch vielleicht nicht ganz nüchtern. Also ist nur so eine Idee. Ach, du meinst, das hätte man auch gerader hinkriegen können? Mutmaßlich. Besoffene Weihnachtsmänner nicht, aber vielleicht, ja. Magst du eigentlich außer Lebkuchen auch Pistazien? Pistazien finde ich super. Ich finde auch so Sachen wie Studentenfutter richtig gut. Überhaupt, also alles, was so an diese Weihnachtssüßigkeiten auch rangeht, da bin ich auch dabei. Ja, aber Pistazien voll geil. Das ist halt immer so ein bisschen kompliziert, finde ich, die zu essen. Weil manche, da geht ja die Schale nicht so gut auf. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Aber ansonsten ganz geil. Ich finde auch die Schale kompliziert, wenn du sie in die Umwelt schmeißt. Also es gibt ja viele, die essen das vor ihrem Laden, knabbert die Dinger da auf und schmeißen die Schalen in die Botanik oder auf den Gehweg. Du kannst die nicht richtig zusammenkehren. Aha. Kennst du das nicht? Also so in südlichen Ländern, wenn dann die Männer öfters mal draußen sitzen, da ihren Chai trinken und dann Pistazien aufknüppeln und Ich dachte, also, das sind so Art Sonnenblumenkerne, die Ach die so, da beliebt sind. Ich kenne das als Pistazien. Warte mal, wir haben hier irgendwie so eine Tüte von dem Zeug rumliegen. Hat uns jemand mitgebracht, vielen Dank, aus dem türkischen Supermarkt. Und das sieht aber sehr eindeutig nach Sonnenblumen aus. Ah, das sind ja Sonnenblumen. Ja, da kann ich nicht mitspitzen, ob man die schön aufkehren kann. Aber bei Pistazienschalen kenne ich es. Dass das ein richtiges Problem ist, die auf die Schaufel zu kriegen und zu kehren. Und das ist eine richtig nervige Sache. Das ist ja bei uns in Husum wäre das wahrscheinlich, also hier in der Nachbarschaft wäre das gar kein Problem, weil ich nehme hier wahr, dass die Leute immer dann ihren Gehweg kehren, wenn sie wissen, dass am nächsten Morgen die Straßenreinigung kommt. Und dann hast du halt wirklich, die kehren das komplett nur bis in den Rinnstein, da nimmt keiner eine Schaufel in die Hand. So, und dann kommt am nächsten Morgen die Straßenreinigung mit dem Besenwagen, der übrigens City Fund 6000 heißt, finde ich fantastisch. Und der fegt das dann auf. Aha. Und dann ist weg. Die sind aber auch sehr effektiv. Also das geht ja bei denen auch ratzfatz. Also sich da selber abmühen über Stunden und dann kommt die Maschine vorbei und du denkst dir, was habe ich eigentlich die letzten 3 Stunden hier gemacht? Genau. Das geht ja eigentlich auch ganz gut, ja. So geht es bei uns immer mit dem Schneeräumen. Also da gibt es auch diverse Nachbarn, die wissen ganz genau, wann der Schneepflug kommt und dann wird das Zeug halt schnell nochmal auf die Straße geschoben. Ja. Das macht er 2-3 Mal mit und beim 4. Mal hält er mal an und gibt es mal was auf die Nuss. Das ist hier aber auch üblich. Ja? Ja. Ja, erlaubt ist es natürlich nicht, geil, aber. Naja gut, das sind natürlich hier andere Mengen als bei euch. Das stimmt. So, hier hast du halt irgendwie 5 Zentimeter Schnee auf dem Bordstein und dann fegst du das einfach mit dem Besen weg in der Regel und dann halt zack, zack auf die Straße und fertig. Ja. Oh, da bin ich auch gespannt beim nächsten Winter, weil wir haben ja vorne am Grundstücksende eine Mauer gehabt und dadurch konnte kein Schnee aufs Grundstück geschoben werden oder gefräst werden. Hm. Und jetzt haben wir die Mauer weggemacht, weil ich wollte das gerne amerikanisch haben, also sehr offen, wie die amerikanischen Grundstücke eben so sind. Die haben keine Hecken, die haben keine Zäune, sondern da fängt gleich eine Wiese an. Mhm. Und da haben wir jetzt schon Warnungen gehört vom Nachbarn, dass es Leute gibt, die dann einfach mal eine Abkürzung nehmen und einmal quer durch den ganzen Garten laufen. Und der hat seinen Gartenzaun nämlich wieder hingemacht, um das eben zu vermeiden. Ja, kann ich mir vorstellen. Und wir sind jetzt gespannt, wie das im Winter ist, wenn der Schneepflug nämlich jetzt so eine schöne offene Fläche hat, ob er dann diesen ganzen Kram bei uns in den Garten fräst. Und es dauert ja immer bis Anfang, Mitte Mai, bis bei uns überhaupt der Schnee weggeschmolzen ist. Mhm. Und wir wollen das natürlich auch nicht, dass da 4 Meter Schnee liegt und wir dann bis Ende Mai Schnee liegen haben im Garten. Und von daher werden wir dann auch aufpassen, was der Schneepflug mit dem Zeug macht. Na gut, aber wenn er fräst, dann fliegt das ja sowieso im hohen Bogen, oder nicht? Ja, aber oder? Sonst hat das immer auf ein gegenüberliegendes Grundstück gefräst und das wird jetzt bebaut. Ach so. Und dann hat er hier in der Straße keinen Platz mehr. Ja, aber dann hilft euch ja die Mauer sowieso nicht, oder dann, doch? Ja, also, vom Hinschieben, vom Fräsen, nee, eigentlich nur eine optische Abgrenzung, nee, ja. nur eine Kopfsache. Verstehe. Im Grunde. Mhm. Aber wir sind gespannt. Also das mit dem, dass die Leute über den Garten laufen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen. Das ja. Jemand macht. Das, also doch, da, ja, doch, doch, da jetzt? Bin ich relativ sicher. Okay. Ja, also bei meinen Eltern im Wohngebiet zum Beispiel ist es so, dass es da mehrere parallele Stichstraßen gibt, die als Sackgasse enden. Und da sind dann halt im Prinzip zwei Häuser direkt nebeneinander. Und du müsstest dann halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, Magazine, ne, diese Werbeblättchen austrägst, musst du halt bei dem einen Haus hin, die Straße wieder hoch, genau. 200 Meter die Straße weiter, wieder runter, wieder hoch und so zum nächsten. Und da ist das fast üblich, dass die Blättchenausträger regelmäßig da durch den Garten stapfen und die Abkürzung durch die Hecke nehmen. Durch die Hecke? Auch? Ja, ja. Okay. Also da ist so ein Loch in der Hecke ist da sowieso, das hatten wir, das war da schon immer, also auch als ich Kind war. Und das war natürlich dann für uns auch der normale Weg, wenn wir irgendwie zu den übernächsten Nachbarn wollten. Ach so. So, also da ist sowieso schon historisch so eine Art Trampelpfad, aber um da hinzukommen, musst du halt erstmal bei meinen Eltern durch den Garten. Okay, gut. Ja, aber da hätte ich jetzt keine Bauchschmerzen. Also wenn jetzt die Hecke dadurch, dass da immer jemand durchkraucht, kaputt gehen würde, dann würde ich mich auch ärgern. Aber wenn da die Lücke sowieso ist, dann würde ich jetzt kein Ding draus machen. Wenn der nicht plötzlich auf meiner Terrasse steht oder an meinem Schlafzimmerfenster, dann ist mir das relativ wurscht. Aber das kann ja passieren. Ja, jetzt haben wir ja Gott sei Dank vor der Terrasse eine Mauer. Also ja, gut. Also das war tatsächlich, haben wir schon mehrfach dann bei meinen Eltern gesessen, irgendwie beim Mittagessen am Wochenende oder einem späten Frühstück. Und dann kommt halt jemand vorbei. Mhm. Der geht in die eine Richtung am Fenster vorbei und kommt aber irgendwie nicht wieder zurück. Ah. Und dann wirst du halt schon irgendwie so ein bisschen stutzig und gehst mal raus und fragst mal nach. Und dann war es halt auch tatsächlich so, dass der dann irgendwie im Garten stand und einfach nicht weiter wusste, weil ihm offenbar jemand gesagt hat, dann gehst du da durch den Garten und dann so weiter, aber das nicht gut genug beschrieben hat. Und der stand da wie ja bestellt und nicht abgeholt. Und ja, wo muss ich denn jetzt hin? Mein Vater sagt, ja, du gehst jetzt hier wieder zurück, die Straße hoch und da hinten wieder runter. Was fällt dir denn ein? Ach so, ja, Entschuldigung. So. Mhm, ja. Naja. Ja, da bin ich gespannt, ob wir vielleicht doch noch irgendwas wieder da anbringen. Eine Blumenwiese kommt da noch hin, vielleicht hält das auf. Aber da habe ich mal die größten Befürchtungen. Wir machen dann einen Streifen mit Bienchenblümchen. Mhm. Und da habe ich eher die Befürchtung, dass da des Nachts vielleicht der ein oder andere sich dann Blumenstrauß pflückt. Das könnte ich mir eher vorstellen. Ja. Mal sehen. Also es bleibt spannend und ich sehe schon eure nächste Baustelle, wo ihr dann aufforstet, was Zäune angeht, was Überwachungskameras, Scheinwerfer und Selbstschussanlagen angeht. Müssen wir mal ausprobieren, ja. Überwachungskamera haben wir sogar schon. So, bitteschön. Aber die ist so eingestellt, dass sie nicht auf ein Nachbargrundstück geht. Und, ja, darf man ja auch nicht, ne? Du musst ja dann darfst ja auch nicht die so einstellen, dass die Straße beispielsweise gefilmt wird. Ja, vom Datenschutz her. Nicht mal das Gefühl entsteht für den Nachbarn, dass gefilmt wird. Ja, also genau. Nicht mal, wenn er glaubt, da drüben ist eine Kamera und die zeigt auf mich. Mhm. Das ist auch schon nicht recht. Und habt ihr ein Warnschild? Haben wir auch, ja. Muss man ja auch haben. Ja, aber das ist das Kleine. Also das war da eins der ersten Dinge, die wir dann bestellt haben. Noch vor der Kamera? Nee, mit der Kamera. War ein Klick. Und dann sind wir zu den Nachbarn gegangen und haben mit denen gesprochen und haben die auf unser Grundstück geführt und gesagt, hier, so sieht das aus. Und wir haben es abgeklemmt, so dass der Nachbar gegenüber nicht Angst haben muss, dass wir ihm da im ersten Stock irgendwie ins Badezimmerfenster gucken. Ja, ist ja auch gut. Also dürfte nichts. Im Gegenteil, zwei Nachbarn links und rechts haben sogar gesagt, wir könnten die Kamera auch auf ihr Grundstück gucken lassen. Ach so, damit die sich keine eigene kaufen müssen. Das ist ja so schlau. So ungefähr. Ja. Also sie hätten nichts dagegen, aber da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht mit, weil das kann jetzt in Ordnung sein, aber morgen vielleicht nicht mehr. Und richtig. Da haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. Kommt nicht in Frage. Wie sind wir jetzt denn auf das Thema gekommen? Mit deiner Blumenwiese und durch den Garten laufen und sowas. Ich weiß gar nicht, was da einfach da. Wir waren bei Pistazien, waren wir. Ach, richtig. Ich wollte das war völlig naheliegend. Von den 257 Packungen Pistazien wollte ich doch erzählen. Ja. Ist uns zugetragen worden über Twitter und ich habe es selber in der Zeitung gelesen und hatte die Hoffnung, bitte lass den Kelch an mir vorbeigehen. Ich möchte nicht über 257 Packungen Pistazien reden. Warum? Ach, ich mag Pistazien überhaupt nicht. Die sind für mich sowas von überbewertet. Jetzt kommt das raus, guck mal. Was ist das Schlimme an Pistazien? Ich meine, die gibt es als Eis. Die sind, ich finde die super lecker hier auch in Baklava. Sind auch Pistazien drin? Nee, das ist mir wieder fast zu süß, das Zeug. Nee, aber die haben so einen, ich weiß nicht, so einen fettigen Geschmack, irgendwie so einen ranzigen. Ich weiß es nicht. Ja, hast du aber schlechte Pistazien gekauft. Könnte unter Umständen sein. Nee, aber ich mag den Geschmack nicht. Das ist so komisch. Das ist so wie, keine Ahnung. Nee, ein schönes Pistazieneis. Nee, auch nicht. Supergeil. Kann ich mir gerne. Dann lieber Banane oder Kokos oder so, aber Pistazien? Nee, aber es gibt auch auf bestimmten hier so Pralinen und sowas auch immer schön mit Pistazie. Finde ich toll. Pistazien sind klasse. Auch die Farbe also alleine. Toll. Echt? Ja. Unglaublich. Okay. Zustände. Dann warst du das also mit den 257 Packungen Pistazien. Ach nee, die Diebe haben sie ja gestellt. Das warst ja nicht du. Ich wäre schnell genug gewesen. Genau. Im Westallgäu sind nämlich 257 Packungen Pistazien geklaut worden aus diversen Supermärkten. Und aufgefallen ist es dadurch, dass eine Frau gesehen hat, wie jemand in einem Supermarkt 40 von diesen Päckchen in einen Müllsack gesteckt hat und damit aus dem Laden gegangen ist. Und dann wurde die Polizei verständigt und die sind diesen Personen nachgegangen und haben dann Diebesgut im Gesamtwert von 850 Euro gefunden. Und jetzt meine Frage, wenn du das nicht warst, weißt du vielleicht, warum man so viel Pistazien klaut? Sind die besonders exklusiv oder Nein. was kann man damit anstellen? Nein, das ist, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nur das so erklären, dass die weiterverkaufen wollten vielleicht. Also in der Menge ist es ja auch, also das ist ja Quatsch, das sind irgendwie 50 Kilo annehmen und das war in einem anderen Fall. Das ist ja eine Menge, die verbrauchst du ja nicht selber. Also, was sind denn das? 257 Packungen? Wie viel werden da so drin sein? Ja, wie lange ist eine Schnur? Keine Ahnung. Das gibt doch solche und so eine Packungsgrößen. Okay. Nee, das weiß man nicht. Aber ich stell mir mal vor, die werden sich dann irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Landkreis haben sie vielleicht versucht, andere Nüsse zu klauen, damit sie dann mit so einem Handkarren voll Nüsse auf dem Wochenmarkt stehen oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, so in der Richtung. Auffallen, das musst du ja dann auch irgendwie versteuern oder sonst irgendwas, dann musst du ja einen Einkauf abrechnen. Also, ja, wenn du das alles, wenn du das richtig korrekt machst, dann ja. Aber jemand, der, keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch so einen Bauchladen vor sich herträgt und da daraus so, Nüsse dann, verkauft. Da steht jetzt einer neben den Panflötenspielern in der Fußgängerzone und verkauft dann Pistazien. So, und ob die Panflötenspieler ihre Einnahmen korrekt versteuern, weiß man ja auch immer nicht so ganz genau. Natürlich müsste man das eigentlich, wenn man Sachen verkauft, das korrekt versteuern, aber du meine Güte, wahrscheinlich interessiert sich da erstmal keiner für. Vielleicht, gut, wenn du dich auf den Wochenmarkt stellst, dann kommt irgendwann jemand, der Marktmeister, und will deine Reisekarte, wie heißt das? Gibt es so eine Gewerbekarte? Genau. Für fliegende Händler. Das will er sehen, aber vielleicht hast du sowas ja auch. Muss ja, nur weil du die Karte hast, heißt es ja nicht, dass du Einnahmen daraus generierst, zum Beispiel. Also, das ist meine erste Vermutung. Warum sollte man sonst über 250 Packungen Pistazien klauen, wenn man die nicht? Vielleicht ist das ein Drang. Es gibt ja auch Kleptomanie, das ist ja auch ein Drang, stehlen zu müssen. Und die haben halt eine spezielle Art und Weise, dass sie nur auf Pistazien gehen. Ja. Klingt total logisch. So ein Fetisch irgendwie, keine Ahnung. Ja, richtig. Ha, ja. Also da du ja auch Pistazien magst. Ja, aber ja nicht so. Also ich würde jetzt nicht, sagen wir mal, mein Gewicht in Pistazien mir beschaffen, um dann darin zu baden oder sowas. Es kann natürlich sein, wenn seine 17-jährige Komplizin vielleicht irgendwie eine Karriere als Instagram-Influencerin machen will und sie da irgendeine abgefahrene Challenge zu erfüllen haben, was weiß ich nicht, keine Ahnung. Ach, vielleicht war das auch eine Wette oder ein Hochzeitsgeschenk, dass sie, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei euch oben, bei uns ist es so, Hochzeiten wenn in der haben wir auch, ja. Nein, nein, lass mich doch mal ausreden. Bei Hochzeiten verstellt man ja auch öfters mal was. Also dann kommt das Hochzeitspaar von der Hochzeitsfeier nach Hause, nachts um 2, hundemüde, geschafft, und dann ist plötzlich das ganze Haus komplett verstellt mit irgendwelchen Holzscheiten oder sowas. Was ist denn das für eine scheiß Hochzeit, wo man schon um 2 nach Hause fährt? Dann kann man sich doch gleich scheiden lassen. Nein, bei uns wird normalerweise so gegen 12 wird der letzte Tanz gemacht. Was? Und dann löst sich das langsam so auf. Ja, bei uns fängt es ja auch schon vormittags an. Früh werden dann erstmal die ganzen Hochzeitsfotos gemacht mit dem Hochzeitskleid. Dann geht man in der Kirche zum Heiraten. Dann wird mittags schon gegessen irgendwo. Dann wird die Braut verzogen. Dann muss die Braut ausgelöst werden. Das geht auch ganz schön ins Geld und in den Alkohol. Und dann ist man gegen nachts um 12, 12:30 ist man dann schon als Brautpaar ziemlich fertig. Mhm. Also hier wirst du komisch angeguckt, wenn deine Hochzeit vor dem Morgengrauen endet. Echt jetzt? Wie lange hat deine gedauert? Wir saßen, glaube ich, um 6:30 im Taxi. Ach du meine Güte. Ja. Oh holla. Und ja, was macht man dann die ganze Zeit? Oder wann habt ihr angefangen? Also, ich weiß gar nicht, wann der Gottesdienst angefangen hat. Halt ja schon irgendwo nachmittags. Also wir sind relativ lange vorher mit den Vorbereitungen beschäftigt gewesen. So mit Giesche war dann noch irgendwie beim Friseur und bei der Kosmetikerin. Und das haben also wirklich ewig lange zurecht gemacht. Und dann sind wir, ich weiß keine Ahnung, wann das ist jetzt, zu lange her, dass ich jetzt Details wüsste, wann Kirche war. Und dann sind wir nach dem Gottesdienst, der hat relativ lange gedauert, weil wir sehr viel Darbietungen hatten, so von ihren beiden Chören, und dann ein Freund von Gesche hat noch so ein Opern, der hat in der Oper, singt er mit im Chor, der hat dann noch was gemacht, und es war wirklich ganz, ganz toll und sehr, sehr musikalisch und Riesenabendmahl gefeiert und so weiter und so fort. Dann ging es von der Kirche rüber zum Landgasthof, der war so 300 Meter entfernt. Und da dann erstmal so ein kleiner, ich sag mal, Stehempfang. Statt Sekt hatten wir so kleine 0,1 Biergläser. Das schien uns passender. Und dann ging es halt los mit irgendwie langsam ankommen und so Vorstellungsrunde und irgendwie so ein bisschen Quatsch machen und reden halten. Was heißt Vorstellungsrunde? Naja, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Wir waren seit Jahren nicht mehr auf Hochzeiten eingeladen, weil irgendwie so die Zeit im Freundeskreis vorbei war, dass dann irgendwann alle verheiratet. Aber dass man halt so grob erzählt hat, wer alles da ist, dass die Leute, die Gäste so ein bisschen orientiert sind. Also wir haben unsere Leute zum Beispiel tischweise sortiert und haben gesagt, so der eine Freundeskreis sitzt da und die Familie sitzt hier und so. Da wurde dann auch ein bisschen durchgemischt, dass das passte. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Varianten, wie man das machen kann. So die einen gehen dann halt wirklich die einzelnen Leute ab und sagen da irgendwie zwei Sätze zu jedem. Dann gibt es irgendwie, wir waren auch bei einer Hochzeit schon mal, wo es dann so ein ganz elaboriertes Spiel gab. Jeder kriegt ein Geschenk und dann musste am Tisch gewürfelt werden und je nachdem, welche Augenzahl rankam, was weiß ich, bei der 1, da mussten alle die Geschenke nach links weitergeben und bei der 2 nach rechts und bei der 3 musste man irgendwie mit seinem gegenüberliegenden Partner jeweils tauschen und weiß der Schinder was und hast dann die Tische gewechselt und es war ein heilloses Chaos, aber hat einen riesen Spaß gemacht. Okay. Und danach kanntest du halt zumindest so grob ungefähr, hattest du einen Überblick, mit wem du es da eigentlich zu tun hast. Okay. So. Und dann kommt irgendwann, ach, ich weiß gar nicht, was haben wir denn gemacht? Dann wurde irgendwann getanzt, dann wurde irgendwann gegessen. Reihenfolge beliebig. Vielleicht haben wir erst gegessen und dann getanzt, ich weiß es nicht mehr. Wie viel Gäste hattet ihr? Wie viele Gäste hatten wir? An die 100, würde ich sagen. Oh, doch. 100, 110, okay. Keine Ahnung, oder 80, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich stelle mir das gerade so vor, dann steht jeder Einzelne auf und sagt, hallo erst einmal. Nein, nein, man geht so ich rum. Ich bin der das, Uwe. Nein, nein, also wir hatten beide, Gesche und ich, ein Mikrofon und sind dann rumgelaufen, okay, und haben an jedem Tisch oder dann zu den Personen irgendwie was gesagt, was uns mit denen verbindet oder weiß der Geier. Und dann. Und wie lange dauert so eine Vorstellung? Kannst du überlegen, so, also je nachdem, wie schnell du bist oder wie ausführlich du das machen möchtest oder wie viele Gäste du hast, ist es unterschiedlich. Also wir haben eigentlich uns vorgenommen, das nicht so lange zu machen, aber es war dann doch irgendwie, dann, ich will nicht sagen, eskaliert. Warum wundert mich das jetzt nicht? Naja, weil wir dann halt auch noch Quatsch gemacht haben, weil wir haben, so, uns sind dann halt auch irgendwann die Namen für die Tische ausgegangen. So, wir haben dann also einen Tisch gehabt, das war der Super-Tisch und dann hatten wir noch einen Duper-Tisch. Super duper. Und wir hatten einen Tisch, der lief unter dem, das war eigentlich der Arbeitstitel Homos und Bekloppte, aber das hat sich dann irgendwann so durchgesetzt und das war dann halt, also so, das musste er auch irgendwie erklären und ach, hin und her. Und dann gab es irgendwann Essen. Es gab irgendwie, die hatten von der Gaststätte tatsächlich im Vorraum einen Grill aufgestellt und es gab dann dazu auch noch andere Gerichte. Und es war fantastisch. Ich stelle mir gerade vor, die treffen sich irgendwann mal wieder irgendwo auf der Straße und denken sich, ah, irgendwoher kenne ich den, irgendwoher kenne ich den. Ja, und der andere auch, irgendwoher kenne ich dich. Ach, du warst der, der am bekloppten Tisch gesessen hat. Du, tatsächlich gibt es Leute, die sich in anderen Kontexten auf Partys bei uns dann noch, weil die halt keine Verbindung zueinander haben. Und dann treffen die sich wieder und die Hochzeit ist halt in vielen, bei vielen Leuten wirklich immer noch ein Thema, weil es halt einfach eine grandiose Party war. Wir hatten dann noch so eine Zwei-Mann-Kombo, die da irgendwie richtig Gas gegeben hat musikalisch. Die haben irgendwie, weiß ich nicht, 4 Stunden gespielt, immer ein bisschen mit Pause dazwischen. Und da war richtig Alarm, war total geil. Und das Coolste war halt, dass irgendwann nach dem Essen, so als dann die Party richtig losging, da kam halt dann das Personal rum und hat halt nach Getränkewünschen gefragt. Und dann sagte jemand, ja, ich hätte gern einen Rum-Cola. Und dann, wie gesagt, alles klar, hier ist eine Flasche Rum, hier ist eine Flasche Cola. Wenn irgendwas davon leer ist, sagst du Bescheid. Und das war halt so, so ist halt der Abend verlaufen. Und darüber sprechen Leute immer noch. Das ist 7 Jahre her und wir werden da immer noch drauf angesprochen, was das für eine fantastische Party war. Sehr schön, okay. Und es gab keine einzige Pistazie, um das kurz abzuschließen. Ja, aber warum hat es ja denn so lange gedauert? Das haben wir jetzt immer noch nicht herausgefunden. Weil das einfach, weil die Leute so Bock hatten. Habt ihr da Musik gehabt? Habt ihr getanzt? Ja, wir hatten diese Band, das waren diese zwei Jungs da, die richtig Gas gegeben haben. Da haben dann zum Teil auch noch irgendwie Leute von uns irgendwie, sind dann noch mit eingesprungen, haben dann auch irgendwas gesungen oder jemand hat zur Gitarre gegriffen, wenn die gerade noch jemanden brauchten. Das war einfach ein ganz organischer Abend und dann hatten wir noch einen Freund von uns, der hat dann den DJ gemacht. Und dann wird halt einfach getanzt bis in die Puppen. Und irgendwann, klar, verabschieden sich dann die Ersten und oder bringen Kinder ins Bett, kommen nochmal wieder. Sowas. Und dann irgendwann dünnt und das aus. Und solche Spielchen und so, macht ihr das dann auch? Oder irgendwelche? Haben wir explizit darum gebeten, dass das nicht passiert. Aber es ist üblich. Ja, durchaus. So das Kutscherspiel und weiß der Geier, wie sie alle heißen. Mhm. Und irgendwie, weiß ich, dann sitzt du Rücken an Rücken und jeder hat in jeder Hand hast du jeweils einen Schuh von der Braut und einen vom Bräutigam und dann musst du halt hochhalten, welche Eigenschaft aufgerufen ist, wer das eher macht. Und dann wird es so Kram. Das haben wir halt, haben wir von vornherein gesagt, wollen wir nicht. Fanden wir blöd. Und habt ihr dann auch nicht gehabt? Oder? Nö, genau. Und es wurden Was haben wir denn? Achso, ja, es wurde tatsächlich aber auch bei uns im Haus Schindluder getrieben mit Ballons. Da sind dann Freunde rübergefahren und haben die Wohnung ein bisschen dekoriert. Also das kennt ihr? Ja, oben. Durchaus. Ah ja, okay. Ich dachte, das wäre vielleicht bei euch nicht so. Aber es war tatsächlich relativ harmlos. Also das in Anführungszeichen Schlimmste war ein Ballon, der in der Kloschüssel war. Okay. Du machst den Deckel auf, ist ein Ballon im Klo. Das war jetzt halt, so nimmst du ihn halt raus. Und es war jetzt nicht, es gab keine Sauerei oder dergleichen. Mhm. Na siehste. Da haben wir mal wieder Nord und Süd ein bisschen abgeglichen. Das haben wir ja auch sehr selten. Das stimmt, genau. Aber vielleicht hat die Pistazien-Diebin da sowas in der Art bei ihren Freunden vorgehabt, dass sie dann irgendwie... Ist ja möglich. Weiß ich es ja nicht. Ja. Würdest du also nochmal heiraten? Also deine Frau überhaupt heiraten an sich oder so natürlich heiraten? Natürlich, sie würde ich sofort nochmal heiraten, auf jeden Fall. Man schafft ja durch eine Hochzeit überhaupt erst die Rechtsgrundlage für eine Scheidung. Also kannst dich ja nicht scheiden lassen, ohne vorher geheiratet zu haben. Also erstmal, es ist ja nicht absehbar, dass wir uns irgendwie trennen. Also es müsste halt irgendwie einen schlimmen Unfall geben. Und ja, mein Gott, wenn ich dann nochmal irgendjemand wie kennenlerne, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass ich nochmal irgendwie auf die Idee komme zu heiraten. Warum denn nicht? Aber im Augenblick sehe ich das nicht. Also zeichnet sich jetzt gerade zum Glück nicht ab, dass das notwendig würde. Aber überhaupt, weil ich bin ja meinen Lebtag nicht verheiratet gewesen und hätte das jetzt auch nicht vor. Ich also habe gar keine Ambition dazu zu heiraten. Ich sehe darin überhaupt keinen Sinn zu heiraten. Naja, also es gibt halt so, also wie gesagt, das eine mit der Scheidung, das ist ja schon mal für einige ganz wichtig. Aber so, was weiß ich, steuerliche Vorteile, du hast keinen Stress damit irgendwie, wenn der Partner, die Partnerin einen schweren Unfall hatte oder aus sonst irgendwelchen Gründen irgendwie im Krankenhaus ist, du kannst dir sicher sein, dass man dich hinlässt, wenn das irgendwie vertretbar ist. Du musst da nicht irgendwie wild rum argumentieren oder irgendwelche Patientenverfügung oder sonst was haben. Das sind halt solche Sachen. Also es ist halt in ganz vielen Fällen einfach leichter, so verwaltungsmäßig, wenn man verheiratet ist. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum man heiraten sollte. Das ist vollkommen klar. So soll ja jeder die Art von Partnerschaft leben oder auch nicht leben. Jeder, wie er das mag und wie es richtig ist. Also für uns war das halt irgendwann einfach klar. Zumal, muss man fairerweise auch sagen, es gibt tatsächlich auch Kirchengemeinden, wo es nicht gerne gesehen wird, wenn ein unverheiratetes Paar ins Pastorat einzieht. Okay. So, das ist jetzt, wäre jetzt für uns wahrscheinlich sowieso dann eher ein Ausschlussgrund gewesen, in dieser Gemeinde eine Stelle anzutreten. Also was heißt für uns, ne? Für meine Frau. Mhm. Aber das kannst du halt auch haben. So, wenn du dich als Pastorin oder als Pastor auf eine Stelle bewirbst und sagst, guten Tag, und hier, ich würde jetzt hier gerne bei Ihnen anfangen. Und dann kommen ja so die üblichen Fragen. Was ist denn mit Familie? Ziehen die auch mit ein? Und also ein Kollege von meiner Frau hat eine Stelle nicht bekommen, weil er mit einem Mann zusammenlebt, zum Beispiel. Okay. Und es gibt zumindest anekdotisch aus dem weiteren erweiterten Bekanntenkreis den Fall, dass jemand das Partner nicht ins Pastorat mit einziehen durfte, bevor die nicht geheiratet haben. Okay. Mhm. Wie das im konkreten Fall war, ob das tatsächlich so hundertprozentig stimmt, kann ich nicht sagen. Es wurde mir so zugetragen. Ja, also mit Auskunft in Krankenhäusern hatten wir bis jetzt nur ein einziges Mal Probleme. Also ich umgekehrt als Frau bei meinem Lebensgefährten gar nicht. Aber es war einmal, dass mein Lebensgefährte eine Auskunft haben wollte und die Arzt oder die Krankenschwester, ich weiß jetzt gar nicht, wer da blöd getan hat. Und da ist er mal hochgegangen wie ein Zäpfchen und dann war das wieder klargestellt. Aber normalerweise hatten wir da bis jetzt noch nie Probleme, dass da irgendwie hieß, ja, sie müssen verheiratet sein, sonst darf ich ihnen keine Auskunft geben. Also Lebenspartner wurden auch immer akzeptiert. Und im Notfall, wie du gerade angedeutet hast, hätten wir auch noch eine Patientenverfügung. Da wird in den letzten Jahren sehr explizit immer nachgefragt. Mhm. Also das hatten wir jetzt mit mehreren Personen, dass wirklich dann immer der erste Satz war, gibt es eine Patientenverfügung? Das ist sehr sensibel inzwischen, dieses Thema. Und aufgrund dessen, dass das immer nachgefragt wurde, haben wir jetzt auch eine gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich, 1,5 Jahren. Und könnten die immer vorweisen. Aber solange derjenige ja noch ansprechbar ist, braucht die ja sowieso nicht. Also sowieso nicht in Einsatz kommen. Ja. Hast du Patientenverfügung? Das steht auf der lange Bankliste. Okay. Also ich will das schon ganz lange machen. Das ist ja auch etwas, was wohl vergleichsweise unkompliziert geht. Aber ich habe es bisher einfach noch nicht gemacht. Ich fand es sehr, sehr kompliziert, weil da viel zu beachten ist. Aber wir hatten das Glück, dass wir einen Arzt getroffen haben, der das Wichtigste uns so in Kürze mal erzählt hat und gesagt hat, worauf man achten soll. Und das ist inzwischen auch wieder hinfällig, weil ja dank Corona weiß man ja, wie schnell man mal beatmet werden muss. Mhm. Und Beatmungsgeräte abschalten ist nämlich unter anderem ein Punkt, den man dort eintragen könnte, um eine lebensverlängernde Maßnahme abzulehnen. Ja. Und das hättest du ja jetzt aktuell bei Corona nicht unbedingt haben wollen, weil es gab ja eine Chance zu überleben. Mhm. Und wenn du das jetzt in deiner Patientenverfügung drin hattest, dann warst du natürlich gelackmeiert. Ja. Na gut, aber also da stelle ich mir zumindest vor, dass da nochmal jemand irgendwie eine Art Mitspracherecht hat, oder gilt die immer unabhängig von allem, was das die Familie sagt? Unabhängig. Wenn mein Herz allerliebster drin steht, dann kann er einschreiten. Klar ist es auch immer davon abhängig, wie weit der Arzt da reagiert und sagt, also aus Arztsicht ist es sinnvoll, da weiterzumachen. Mhm. Inwieweit der Arzt sich dann da einmischt, das weiß ich jetzt nicht, aber als Person habe ich das so verstanden, dass dann wirklich der jeweilige, der da eingetragen ist, die Entscheidung fällt. Mhm. Und da gibt es auch keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen, unter den Bedingungen, was weiß ich, unter Bedingungen Überlebenswahrscheinlichkeit unter 60% abschalten. Ja, ich weiß nicht, inwieweit die Ärzte das dann beurteilen können, aber ja, gut. Wir hatten halt damals Tipps gekriegt, so von wegen keine Antibiotika geben lassen, dann ist es ganz schnell vorbei. Weil unter Antibiotika fehlt sehr viel. Oder zum Beispiel die Sache mit dem Beatmungsgerät, das ist auch relativ schnell. Mhm. Aber wie gesagt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Sache gewesen in Corona-Zeiten, wo man sagt, ja okay, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich nicht reingeschrieben. Tja. Das ist natürlich fatal, sowas. Also sowas, und was sehr, sehr wichtig ist, ist auch alle Zugänge zu irgendwelchen Konten und auch die Vollmacht, in der Sache irgendwas unternehmen zu können. Mhm. Denn wenn du mal ganz schnell Geld brauchst, und relativ viel Geld, aus welchen Gründen auch immer, um jetzt ganz schnell zu Hause Umbaumaßnahmen vorzunehmen, rollstuhlgerecht zu machen oder irgend sowas, musst du ganz schnell an Geld kommen. Und da geht es um Kredite, die auch mit drin sein müssen und solche Sachen. Also, aber Kontovollmachten kann man doch so oder so machen, ob man verheiratet ist oder nicht. Also, ja, aber da musst du dann auch gucken, inwieweit dieser Betrag übersteigt. Und auch so Sachen wie irgendetwas zu verkaufen, um an mehr Geld ranzukommen. Das muss dann auch alles mit drin sein. Also wenn du nur 5.000 Euro auf dem Konto hast, brauchst du dann aber mal locker schnell 30.000, um irgendwas umzubauen, damit er wieder nach Hause kommen kann. Mhm. Dann musst du ja irgendwas verkaufen, das Auto verkaufen oder einen Kredit aufnehmen oder sonst irgendwas. Und das geht eben dann nur mit diversen Vollmachten, die dann genau das genannt wird. Dann. Ja. Ich habe vor Jahren mal irgendjemanden kennengelernt, dessen Beruf es war, Leute dabei zu unterstützen, diese Patientenverfügung und Vorsorgevollmachten auszufüllen. Und ich kriege langsam einen Eindruck davon, warum das sinnvoll gewesen sein könnte. Ach, dass es sowas gibt, das wusste ich gar nicht. Das ist interessant. Also ich habe mich viel eingelesen und durchgefragt. Also durch irgendwelche Notare durchgefragt, durch Ärzte durchgefragt, durch Bankangestellte durchgefragt. Also von allen Seiten die Informationen zusammengekramt. Und dann halt mein dementsprechend aufgesetzt alles. Hm. Aber sinnvoll. Ja, ja, voll. So, wie kommen wir jetzt zum nächsten Thema? Ich habe keine Ahnung. Nicht, Knoblauch schon. Ja, also das kannst du ja dann vielleicht auch ausschließen, dass das Pflegepersonal Knoblauch gegessen haben darf oder nicht gegessen haben darf. Ach, die können essen, was sie wollen, wenn sie mir helfen, ist alles gut. Ja. Am Wochenende, an einem Wochenende, wann war denn der Bericht drin? Am 23.08., also ist schon ein bisschen her, ist in Mönchengladbach ein Streit zwischen einem Pärchen und einem Taxifahrer eskaliert, wobei die Frau dann leicht verletzt wurde. Und die Polizei stellte dann hinterher die Frage in den Raum, ob das vielleicht an der Pizza gelegen haben kann, mit dem, die mit Knoblauch belegt war und die dann wohl eine große Rolle in diesem ganzen Streit gespielt haben muss. Denn ein Pärchen wollte mit dem Taxi fahren und die hatten zwei Pizzen dabei mit Knoblauch. Und der Taxifahrer lehnte dann erstmal die Fahrt ab, weil er sich damit nicht quälen wollte mit diesem Pizzageruch, hat dann aber schließlich doch eingewilligt, die beiden zu befördern. Während der Fahrt muss dann entweder der Taxifahrer sich irgendwie umentschieden haben oder der Streit ist irgendwie anders eskaliert. Jedenfalls forderte er sie, die beiden dann auf, den Wagen mitsamt der Pizza wieder zu verlassen. Und daraufhin ist dann ein Streit entbrannt, der die Polizei auf den Plan gerufen hat. Denn als der Taxifahrer wegfahren wollte, stellte sich die Frau dann vor sein Auto und der Mann fuhr dann einfach weiter und nahm die Frau dann einige Meter auf der Motorhaube mit, bis die Frau dann runterfiel. Und dabei wurde sie dann eben verletzt und der Taxifahrer fuhr dann weg und das Ganze, wie gesagt, ging dann nicht mehr ohne Polizei ab. Das ist ja ganz schön eskaliert. Gibt es irgendetwas, wo dich dann auch so in Rage bringen würde oder sagen würde, oh, den Geruch kann ich gar nicht, ich möchte mit dir nichts zu tun haben oder sowas? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, keine Ahnung, ich stehe vor der Tür und rieche nach, ja, nach Knoblauch. Lässt du mich dann rein? Ja, klar. Also, nee, mir fällt nichts ein, wo ich jetzt sagen würde, das schließt irgendwie eine Kontaktaufnahme aus. Es ist natürlich so eine Sache, wenn dein Beruf darin besteht, den ganzen Tag in einem Taxi zu sitzen und es stinkt da drin den kompletten Tag nach Knoblauch, weil offenbar auch die Fenster kaputt sind und du nicht lüften kannst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass einem das auf den Keks geht oder dass man verhindern möchte, dass der Geruch in die Polster zieht oder weiß der Geier was. Aber so im normalen Leben, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich jetzt zum Beispiel nicht machen würde, ist irgendwie, also ich habe früher, als ich noch geraucht habe, wenn ich irgendwo einen Termin hatte geschäftlich, dann habe ich vor diesem Termin nicht geraucht, weil ich nicht stinken wollte. Oder ich gehe nicht zum Zahnarzt, nachdem ich einen Döner gegessen habe, weil ich das halt einfach unhöflich finde. Sondern natürlich geht man da mit frisch geputzten Zähnen hin, damit die ein möglichst angenehmes Arbeitsumfeld vorfinden. Sowas in der Richtung, das könnte ich, glaube ich, eher verstehen. Aber, also ich könnte mir das, nee, wüsste ich nicht. Ja, vor allem so ein Taxifahrer, der ist doch sowieso leidgeprüft, oder? Also da steigen Besoffene ein, die reiern auch mal das Taxi voll oder so. Ja, finden die auch doof. Ich meine, das ist furchtbar und das möchte ich auch nicht erleben, aber das kann passieren. Also ja, klar, ist aber doch Knoblauch das kleinste Problem, oder? Ja, doch, also ich muss gestehen, dass ich schon eine Menge Taxifahrer kennengelernt habe und beauftragt habe und einige davon sind auch einfach echt komisch. Also gerade in größeren Städten. Okay. Also die dann, also auch einfach ja, merkwürdige Menschen sind und komische Entscheidungen treffen. Was weiß ich, wir sind mal mit dem Taxi durch Kiel gefahren und der Typ fuhr halt wie die gesenkte Sau. So mit 80 durch die Stadt, dicht aufgefahren, irgendwie, also wirklich riskant. Wurde dann auch konsequent von der Polizei angehalten, als wir noch drin saßen. Und hat dann noch angefangen, mit dem Polizisten zu diskutieren und wollte uns dann als Zeugen aufrufen, dafür, dass er ganz normal gefahren sei. Und dann haben wir halt gesagt, so jetzt, okay, diese Fahrt ist jetzt hier beendet, die letzten 500 Meter gehen wir zu Fuß und wir würden gerne mit Karte bezahlen. Das ging in dem Auto. Und er hat sich halt, und ich behaupte mit Absicht, so doof angestellt, dass es halt nicht ging. Und das sind halt einfach, oder auch, weiß ich, wenn du in Berlin Taxi fährst, so das sind halt auch einfach echt schräge Menschen, wo du, ja, weiß ich nicht. Also insofern, das kann halt auch einfach sein, dass sich da die Richtigen getroffen haben. Weißt du, so ein Taxifahrer, der vielleicht per se schon eine merkwürdige Persönlichkeitsstruktur hat, trifft auf Fahrgäste, die ähnlich gepolt sind und dann schaukelt sich das so hoch. Welches Hausrecht hat denn der Taxifahrer? Ich meine, wenn ich da ankomme mit meiner Pommes und meiner Cola vom Mc's oder... Dann kann er dich selbstverständlich von der Fahrt ausschließen. Kann er schon machen, natürlich, oder? Wenn ich da mit irgendwas fertigen oder mit Eis reinkomme oder so. Ein Taxi gehört zum ÖPNV. Mhm. Das heißt, du hast als Fahrgast ein bisschen weitergehende Rechte als sonst in beispielsweise einem Funkmietwagen oder sowas. Aber nichtsdestotrotz, wenn der Taxifahrer das Gefühl hat, dass du sozusagen eine Gefahr für ihn bist, dann darf er dich selbstverständlich ausschließen von der Fahrt. Okay. Und er darf natürlich auch anhalten und sagen, hier ist die Fahrt jetzt beendet. Hol dir ein anderes Taxi. Mhm. So, das geht durchaus. Also wissen natürlich andere Leute wieder mal besser als ich. So, ich habe selber nie Taxi gefahren, sondern nur sowas Ähnliches. Aber da gab es halt auch relativ klare Sachen, so wenn ein Fahrgast sich scheiße verhält, dann fliegt er bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit raus. Also natürlich nicht auf irgendeinem Autobahnparkplatz, sondern halt am Stadtrand beispielsweise. Okay. Ja, habe ich nicht viel Erfahrung mit. Ich kann meine Taxifahrten an einer Hand abzählen. Bin in meinem Leben vielleicht dreimal. Echt? Einmal in Hamburg, einmal in Kiel zum Anleger vom Schiff und einmal in Ägypten mit dem Taxi gefahren. Gerade in Kiel bin ich sehr, sehr viel Taxi gefahren. Also gerade in der Zeit, bevor es den Mindestlohn gab, war es halt echt super billig, in Kiel Taxi zu fahren. Okay. Also ich habe vor dem Mindestlohn, glaube ich, nie mehr als 10 Euro für eine Taxifahrt bezahlt. Okay. Und dann halt von Wohnung zu Club oder Kneipe oder Restaurant, das war halt dann auch einfach, das hat man sich dann halt auch noch gegönnt. Also wenn ich sowieso losfahre und weiß, ich gehe jetzt irgendwie schick essen oder der Abend in der Disco wird mich jetzt wahrscheinlich irgendwie zwischen 50 und 70 Euro kosten, dann sind die 10 Euro fürs Taxi auch nicht mehr schlimm. So. Und das wurde dann sukzessive mehr und teurer und dann hat sich es irgendwann nicht mehr gerechnet. Und dann habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, dann kann ich auch mal zu Fuß gehen oder auf den Bus warten oder sonst irgendwas. Aber nö, das mache ich eigentlich immer noch. Nee, also da, wo wir die Taxis verwenden, also das war ja gar nicht Kiel, das war ja auch Hamburg, zweimal Hamburg. Da ist ja, in den Großstädten geht ja auch mit U-Bahn und S-Bahn und so geht ja alles ziemlich gut. Von dem her haben wir da nie Taxis gebraucht. Ich überlege gerade, ja, so eine Shuttlefahrt vom Parkplatz, wo man das Auto abstellt, um dann zum Flughafen gefahren zu werden und dann in den Urlaub zu fliegen. Weißt du, wo? Da gibt es auch so riesige Parkplätze, zum Beispiel in München, wo man das Fahrzeug abstellen kann für 2 Wochen und dann fliegst du in Urlaub. Und da gibt es ja dann auch so einen Shuttle-Service. Sowas, ja, auch schon mal, aber wie gesagt, dreimal höchstens, dass ich mit dem Taxi gefahren bin. Ich finde das auch immer unangenehm. Ich weiß auch nicht, warum. Mit einem fremden Menschen im Auto sitzen, den ich nicht kenne. Wenn ich jetzt höre, wie du über Taxifahrer redest, dann wird das nicht besser. Ich habe auch ganz hervorragende Erlebnisse mit Taxifahrern gehabt. Also wirklich, ich habe das bei mir irgendwann mal im Podcast erzählt. So hatte ich einfach einen scheiß Arbeitstag, hatte zu Hause noch einen relativ wichtigen Termin und irgendwie hat es dann auf der Arbeit immer genau so lange gedauert, dass ich den Zug nach Hause eben gerade verpasst habe. Und irgendwann ging es halt nicht mehr anders, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt halt ein Taxi nehmen, sonst schaffe ich meinen Termin nicht mehr. Und ich habe mich ins Auto gesetzt und bin losgefahren, hatte wirklich richtig beschissene Laune und wir waren noch nicht ganz auf der Bundesstraße. Da haben wir lauthals gelacht, weil wir uns einfach gut verstanden haben und haben uns toll unterhalten, der Taxifahrer und ich, und es war fantastisch. Das gibt's ja durchaus auch, ne? Und ich kenne persönlich einen sehr hervorragenden Taxifahrer, Daniel, Grüße, mit dem ich jede Taxifahrt der Welt bestreiten wollen würde. Mit dem würde ich nonstop im Taxi nach Paris fahren, ohne zu zögern. Ja, was denn? Der schwört ja immer auf den TGV. Also schneller und günstiger. Nee, also Taxifahrer, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, dass ich Taxifahrer doof finde oder dass ich die alle über einen Kamm scheren würde und die haben alle irgendwie einen Knall. Das nun gar nicht. Aber nein. Dafür wehre ich mich entschieden gegen, wenn der Eindruck entstanden ist, dann tut es mir sehr, sehr leid. Das wollte ich auf gar keinen Fall damit sagen. Ich sag nur, der Beruf des Taxifahrers, der hat scheinbar eine Anziehungskraft auf charakterlich originelle Menschen. Okay. So, also man findet in der Taxibranche gefühlt mehr Leute, die irgendwie so ein bisschen ich will nicht sagen Hau haben, aber kurz davor als in anderen Branchen. Aber andererseits habe ich auch nicht in so viele andere Branchen Einsicht. Ne? Also wie oft fahre ich mit dem Gabelstapler durch die Gegend? Vielleicht sind Gabelstaplerfahrer genauso bekloppt. Nein, ich weiß es nicht. Also alle Menschen haben irgendwie eine charakterliche Besonderheit und das ist. Wie kommst du da jetzt wieder? Ja, das frage ich mich auch gerade. Sag mal was über Architekten und über Apotheker. Ach du Scheiße, hör auf mit Architekten, die gehen mir richtig. Nein. Ja, wir hatten tatsächlich kürzlich einen Architekten hier zur Baubegehung, aber ganz andere Geschichte. Ja, ach, was weiß ich nicht. Du hast mich hier schön reinmanövriert. Vielen Dank. Ja, ja, ich weiß, ich genieße das jetzt auch ein bisschen. Lass uns doch besser zu anderen Dingen kommen, nämlich zu Automaten. Ja. Die sind alle harmlos. Na ja. Der Andi, Westkirchen-Andi, hat uns zukommen lassen. Bei IKEA in Kamen gibt es einen Automaten für Zahnpflegeprodukte, der sich Frisches Center nennt. Da gibt es wohl Zahnbürsten, Reisezahnbürste und Zahncreme und diverse Mundsprays, Atemfrische für unterwegs. Ja. 1 Euro und 2 Euro. Finde ich mal ganz praktisch. Kommt mir irgendwie so vor, als wenn darauf die Welt eigentlich gewartet hat und es an jeder Ecke geben müsste. Ja. Irgendwie ist das ein wahnsinnig wichtiger Automat. Aber ich habe ehrlich gesagt sowas noch nie gesehen. Also am Hamburger Flughafen hängt auf mindestens einer Toilette ein ähnlicher Automat. Da war ich auch immer ganz begeistert, weil es halt auch einfach so, es ist halt so naheliegend. So, eben. Und da gab es dann irgendwie so wie so eine Art Kaugummi, das aber zum großen Teil aus Zahnpasta bestand, damit man halt schnell frischen Atem bekommt. Das ist fantastisch. Ich bin Fan. Ja, ja, finde ich auch jetzt auch gut. Ja. Jetzt müsste es noch so eine Art Labello-Automaten geben. Das braucht man auch immer. Mit irgendwie, Sicherheit. Weil, ja. Weil der ist auch immer gerade nicht da, wo er sein soll. Und das würde ich zum Beispiel auch sehr gut finden, wenn es das gäbe. Ja. Oder jede andere Marke halt, so ein Lippenglossstift halt, so ein Ding. Ja, und dann hat er uns nochmal einen Automaten zukommen lassen. Oh, jetzt machen wir die ganzen Dinger hier wegklicken. Ich bin auch gerade noch dabei. So, hier ist ein Knopf, alle deaktivieren, sehr gut. Ja, ein Rettomat am Hauptbahnhof in Frankfurt, der gibt Lebensmitteln eine zweite Chance. Ein Projekt der Deutschen Bahn, das soll auch gleichzeitig den Bahnhof, den Hauptbahnhof attraktiver machen. Gibt es einen Artikel in der Frankfurter Neuen Presse, ein Projekt für mehr Nachhaltigkeit. Das finde ich auch total großartig. Mhm. Steht gegenüber der Markthalle zwischen den Gleisen 3 und 4 und ist rund um die Uhr in Betrieb. Das ist ein Berliner Startup, das da mit drin steckt und die Idee dahinter ist, dass diese Waren eben deutlich günstiger sein sollen als im normalen Handel. Sowas ist eine fantastische Idee. Es gibt ja in vielen Supermärkten dann auch immer so eine Kiste, wo Lebensmittel, die kurz vorm Ablaufdatum stehen, vergünstigt angeboten werden, häufig in der Kühlung. Sowas finde ich auch immer total sinnvoll und gerade so in der Gemüseabteilung, ne? Wie viel wird da weggeschmissen, nur weil es nicht mehr ganz hundertprozentig ideal aussieht, was man eigentlich noch essen könnte. Dieses Riesenthema, dass du nicht beim Supermarkt irgendwas aus dem Müll fischen darfst, was die an Lebensmitteln weggeschmissen haben. Wenn das mit so einem Automaten quasi gelöst wird, dieses Problem, bin ich sofort dabei. Mhm, finde ich super. Ich versuche gerade herauszufinden, ob der dann auch gekühlt ist. Weil er sieht so ein bisschen aus wie so ein Snackautomat und die sind ja nicht immer gekühlt. Ja, aber bei dem würde ich fast davon ausgehen. Oder? Also man kann das sehr schlecht sehen. Also wir können jetzt einfach mal versuchen mit Google Rettomat. Den Namen finde ich allerdings ein bisschen seltsam gewählt. Rettomat, das klingt in meinen Augen eher so nach Erste-Hilfe-Automat. Naja, von Lebensmittel retten, ne? Irgendwie so. Ja, ja. Aber finde ich jetzt sehr zweideutig. Hm. Hätte ich jetzt nicht als solches erkannt. Als ich gelesen habe, Rettomat, dachte ich wirklich, das hat jetzt irgendwas mit Pflaster, Mullbinden oder dieses komische Gerät, wo du Herzstillstand helfen kannst. Defi. Ja. Hast du was gefunden? Ich habe den Betreiber gefunden. Mhm. da steht aber auch jetzt nicht so hundertprozentig. Das ist halt mehr so der Online-Shop. Also man kann da zusätzlich bei denen auch noch Lebensmittel so kaufen. Mhm. Also die haben sich halt insgesamt darauf spezialisiert, Lebensmittel zu retten vor dem Wegschmeißen, vor dem Verfall in Anführungszeichen. Und das ist halt so ein Online-Shop einfach. Aber hier ist zumindest von dem, es gibt noch einen Artikel bei der Taz, da geht aber auch nicht draus hervor, ob das Ding gekühlt ist. Mhm, mhm. Schade, okay. Aber die Idee finde ich super. Das finde ich richtig gut. Ja, der Taz-Artikel ist da ein bisschen kritischer. Die schreiben also von 50 Gramm Bio-Schokolade mit MHD 1.12.2019 für 4,60 Euro, wo die gleiche Tafel im Online-Shop 2,29 Euro kostet, nach deren Angaben, statt ursprünglich 4 Euro. Also da müsste man dann nochmal genau drauf gucken. Dieser Artikel ist auch schon vom Februar 2020. Mhm. Also damals war der die Bio-Schokolade ungefähr 2 Monate abgelaufen. Boah. Also das kann ich nicht aus eigener Anschauung sagen. So wie der Automat auf dem Taz-Foto aussieht, bin ich relativ sicher, dass da zumindest so ein bisschen Kühlung drin ist. In der Form, dass sich das Ding jetzt, wenn es in der Sonne stünde, nicht wahnsinnig aufheizt. Mhm. Aber sicher sagen kann ich das natürlich auch nicht. Ja, und großartig verdienen sollten sie ja daran dann auch nicht. Aber es muss sich auch irgendwie bezahlt machen. Ja, natürlich sollen die daran verdienen, sonst würden sie es ja nicht machen. Ja, aber trotzdem, ich meine, teurer anbieten wäre ja schon ein bisschen. Okay. Frankfurt komme ich auch nicht in nächster Zeit, um das mal anzugucken. Berlin stehen auch welche. Ah. Am Ostbahnhof zum Beispiel. Ja. Dann haben wir von Silke noch einen Automaten geschickt bekommen, so ein Knabber. Der ist irgendwie gefüllt mit diversen Nussmischungen und so weiter. Sachen, die man halt so wegsnacken kann. Und der sieht eigentlich ganz, ganz hübsch aus, wie so ein alter Kaugummiautomat, würde ich fast sagen. Ich kann die Größenordnung jetzt nicht ganz einschätzen. Wenn der so da an der Hauswand zu sehen ist, scheint das ja relativ kleine Düschen zu sein, die da in diesem Automaten drin sind. Naja, du kannst ja an dem, wenn du dir das Rad anguckst, an dem du drehst unten, also und auch das, die Ausgabeöffnung, also ja, klein sind die, groß sind die nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was da der Preis war. Einwurf 1 Euro, aber hier steht kein Preis dafür, was man, wofür man das bezahlt. Nein. Also wenn du diesen Knopf da betätigen willst, das sind vielleicht 4 Fingerbreiten. Mhm. Und dann ist der Automat vielleicht so 70 Zentimeter hoch. Ja. Oder? Könnte hinhauen. Ja, ja, und die Döschen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen an Döschen. Oh, dann sind das so kleine Snackdosen. Dann. Ja, so ist dann eine gute Mischung. Ja. Und da gibt es dann, schreibt sie, Fruchtgummis, gebrannte Mandeln, Erdnüsse, kandierte Erdnüsse, auch gesalzene Erdnüsse, Reiscracker in würzig und knusprig. Und das Ganze steht an der Talstation der Burgbergseilbahn in Bad Harzburg im Harz. Das ist bestimmt eine Stempelstelle. Mit Sicherheit sogar. Du kriegst den Stempel aus dem Automaten. Ja, und dann haben wir noch was zugeschickt bekommen von einem Impf. Ich gehe mal davon aus, dass das Ganze in Norwegen steht, oder? Das bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Da steht da drauf Frozen Lachs World's First Norwegen. Ja, genau. In Norwegen gehe ich jetzt mal einfach. Na, der Lachs ist norwegisch. Ob der Automat in Norwegen steht, das geht daraus das nicht hervor. Weiß man nicht, weil da steht auch irgendwie eine fremdländische Schrift, koreanisch oder irgend sowas, gell? Ja. Also der Automat ist auf Englisch beschriftet und da kann man also Premium-Lachsfilets rausziehen gegen Geld. Erkenne ich jetzt gerade nicht, wie teuer das da jeweils sein muss, aber man kann mit Kreditkarte bezahlen. Und wie gesagt, stammt aus norwegischer Zucht. Ach doch, hier steht ja der Preis. Ah, da steht doch was mit aber, Dollar, genau. Aber S-Dollar, was sind denn S-Dollar? Singapur-Dollar? Keine Ahnung. US-Dollar komme ich, das kann nicht stimmen. Symbol, Dollar oder S-Dollar? Zeigt bei mir an beides. Ah ja, Singapur-Dollar, du hast recht. Siehste? Mensch, du bist ja einer. Ja, manchmal hat man Glück. Also steht das Ding in Singapur. Offensichtlich, genau. Gehen wir mal davon aus. Ja. Sehr schön. Ja, Lachs ist halt auch so eine Sache. Da habe ich immer ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich war heute auch einkaufen und habe Lachs mitgebracht, weil ich am Wochenende einen Thai-Curry, ein Lachs-Curry. Lachs-Curry machen möchte. Ja, mit, also überhaupt Fisch mit Krabben und mit allem. Aber Lachs ist ja auch, aber da weiß man auch nicht, ob man es darf oder nicht und überhaupt. Streng genommen sollte man gar keinen Fisch mehr essen, weil nahezu alle Arten überfischt sind. Ja. Und gerade auch in der, das kam ja jetzt gerade in der westlichen Ostsee, der Dorschbestand ist also so stark überfischt, dass er sich wahrscheinlich nicht mehr erholen wird. Okay. So, gleichzeitig ist es dann so, dass also in Schleswig-Holstein das Umweltministerium eine Abwrackprämie für Fischkutter ausgelobt hat. Das heißt also, wenn man seinen Beruf als Fischer an den Nagel hängt, dann bekommt man also eine großzügige Prämie vom Land. Und das haben exakt 2 Fischer in Anspruch genommen. Okay. Dann ist ja auch klar, ne? Fischer sind, das ist eben auch so ein Berufszweig, der häufig über Generationen betrieben wird und da dann irgendwie eine, das sind dann halt irgendwie, weiß ich nicht, da fährst du dann in dritter Generation auf dem gleichen Kutter. Ja. Und sowas will man dann vielleicht auch schon aus Traditionsbewusstsein heraus nicht aufgeben. Mhm. Zumal das ja auch, wenn du nach Schleswig-Holstein kommst, dann erwartest du ja an jeder Ecke einen Fischkutter als Touristin. Mhm. Das ist also ja auch irgendwie so ein bisschen Brauchtumspflege. So, aber andererseits sind dann halt die großen Fischtrawler unterwegs, die halt die Meere leer fischen und dann bleibt dann im Zweifelsfall auch für den kleinen Fischkutter in Küstennähe nicht allzu viel übrig. Schwierig. Ja, das ist natürlich, wie du sagst, ein Beruf, den man von Generation zu Generation übergeben hat und wo man auch stolz drauf ist. Allein schon, weil der Kutter so teuer ist, ne? Und sich so lange hält und so. Mhm. So geht es ja schon los. Ich habe jetzt von 3 verschiedenen Seiten gehört, dass also 2 Köche und ein Kellner, die sich jetzt umorientiert haben. Wegen Corona war dann halt auch der Auslöser. Früher auch schon nicht zufrieden gewesen mit dem Job, wegen Bezahlung und wegen Arbeitszeiten und so. Und jetzt mit Corona, wo so viele Restaurants zugemacht hatten und haben sie sich jetzt umorientiert. Mhm. Habe ich jetzt von 3 verschiedenen Seiten gehört. Also ja, da wird auch kampfhaft gesucht. Bei uns ein Dorf weiter ist ein Restaurant, da steht dran, wir mussten schließen, weil wir kein Personal mehr haben. Naja, das ist ja der vielberufene Fachkräftemangel. Ja, man sagt dann irgendwie, es gibt nicht genügend Personal in einer Branche. Wahrscheinlich gäbe es schon genügend Personal, wenn die Gehälter stimmen würden. Mhm. So, weißt du, das ist halt das Ding. Wenn du 10 Stunden in der Kneipe auf den Beinen stehst und kannst kaum davon leben, was du nach Hause bringst und kriegst dann noch irgendwie ein bisschen Trinkgeld dazu, damit es einigermaßen reicht, dann ist es halt auch. Ja, weiß ich nicht, dann liegt es halt nahe, dass man sich dann schnell was Neues sucht. Also hier in Schleswig-Holstein jammern die Gastronomen auch Land auf, Land ab, dass ihnen die Leute weggelaufen sind in der Krise. Und ja, na klar, was sollen die denn sonst machen? Mhm. Ne, bist irgendwo in der Gastronomie angestellt und hast dann irgendwie Kurzarbeit 0 und kriegst halt 60% von ein bisschen. Mhm. Wenn das dann nicht mehr reicht, um die Miete zu bezahlen, natürlich suchst du dir was anderes. Mhm. Ist doch klar. Ja, und viel wird halt auch übers Trinkgeld gemacht und wenn das natürlich ausfällt und auch nicht in diese Kurzarbeitsgeld mit reinfließt, richtig, dann ist es natürlich auch schwieriger. Genau. Und ob jedes Mal auch das Trinkgeld in der Küche ankommt, das weiß man jetzt auch nicht. Also die Köche werden vielleicht auch nochmal schlechter dastehen und die Arbeitszeiten, die kommen dann natürlich auch noch hinzu. Ja, und das ist anstrengend und so. Das ist, ja. Klar, dann kannst du halt besser in Schweden im Finanzamt sitzen und dich selbst anrufen. Oh, das war eine schöne Überleitung. Ja, dankeschön. Ja, dann gehen wir aber trotzdem zu unseren Kommentaren, denn da haben wir letztes Mal ziemlich geschlampt. Oh ja. Wir haben nämlich letztes Mal vergessen, ein paar Kommentare vorzulesen. Eigentlich alle. Ja, und wir haben auch dieses Mal wieder Kommentare erhalten. Dann würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen, der bereits im Juli eingetrudelt ist auf die vorletzte Episode. Die kam von Sascha und der hat geschrieben, hui, das Thema Unwetter und volle Keller ist ja vielleicht ist ja vielleicht schlecht gealtert. Stimmt, da hatten wir Anfang der Woche aufgenommen und am Mittwoch war, genau, waren gerade diese Überflutungen. Da stand gerade halb Rheinland-Pfalz unter Wasser und von NRW, genau, wollen wir gar nicht anfangen. Ja. Mhm. Was die Dame nach der Schönheits-OP betrifft, kann ich anekdotisch etwas beitragen. Zwar keine Schönheits-, sondern eine Weisheitszahn-OP zu einer Zeit, als gerade Viva frisch gestartet war und das Westerland-Video von Die Ärzte in Dauerschleife zeigte. Klein Sascha und zwei weitere Jungs sollten unter Vollnarkose ihre Weisheit verlieren. Der eine warnte uns schon vor, es sei nach Narkosen etwas komisch. Das manifestierte sich darin, dass er, als er aus dem Aufwachraum geschoben wurde, laut gröhlend Morlosse Dom in Kölle intonierte und generell wirkte wie komplett besoffen. Die Mutter hatte echt Mühe, den zu beruhigen. Daher kann ich mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die in der Aufwachphase auch aggressiv reagieren. Vermeintlich hatte die junge Dame vorher noch nie eine Vollnarkose und konnte sie das auch nicht wissen. Da ist natürlich was dran, ja. Aber schöne Geschichte auch. Ja. Werden Weisheitszähne unter Narkose, unter Vollnarkose? Na, je nachdem wie, ne? Also das, wenn je nachdem wie kompliziert das ist, kann ja sein. Und bei Kindern ist es vielleicht dann nochmal irgendwie was anderes, dass man dann eher zur Narkose greift, um besser arbeiten zu können. Wenn das, wenn die Chance besteht, dass ich meine, keine Ahnung, ich habe nie Weisheitszähne gehabt, von daher hatte ich auch nie Probleme damit. Ach, das gibt's? Ja, ja, okay. Das gibt's, das ist total spannend. Ja. Ich habe auch nicht alle, also nicht unter allen meinen Zähnen, also ich habe auch noch irgendwie 3 Milchzähne und da ist kein anderer drunter. Also ganz spannend. Okay. Also mein Zahnarzt ist auch immer wieder ganz begeistert. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, gerade bei Kindern, dass man dann sagt, okay, den legen wir jetzt in Narkose und dann haben wir da kein Problem mit, sozusagen. Tja. Ich müsste mal meinen Bruder fragen. Der hat so eine Panik vor Zahnärzten gehabt, dass er mit unter Hypnose sich einen Arzt gesucht hat. Umgekehrt. Einen Arzt gesucht hat, der ihn unter Hypnose stellt, so rum. Mhm. Müsste ihn mal fragen, was er damit für Erfahrungen gemacht hat. Kam für mich jetzt jedes Mal nicht in Frage. Dirk Schulte schreibt, Montotti, Servus Jörn, das war mal wieder eine sehr abwechslungsreiche Folge, danke dafür. Ich kannte bisher nur eine Person, nämlich meine Frau, die ein Problem hat, wenn eine Treppe aus Gitter oder Lochblech besteht und man durchschauen kann. Jetzt kenne ich schon 3. Zum Thema lustige Tiernamen, unsere Tochter hatte mal ein Zwergkaninchen, das hieß K. Nickel. Liebe Grüße, Dirk. Ja, bester Kaninchenname auf jeden Fall, klar. Genau, ja. Ja. Dann hat die Mini Lancelot etwas Organisatorisches geschrieben. Hallo ihr zwei, ich habe gerade wieder die Automatenkarte eingepflegt und muss leider dem Jörn mitteilen, dass du bei deinen Reisezielen für Wien den Tortenautomaten wieder streichen musst. Es gibt laut Internetseite nur 2 Automaten von dieser Konditorei und zwar in Villach und in Klagenfurt. Aber auch ohne Automaten ist deine Tour absolut empfehlenswert. Viele Grüße, Mini Lancelot. Ja, das habe ich dann auch gleich nochmal bei Google Maps nachvollzogen. Also ich hatte ja damals in der Folge darüber gesprochen, dass ich mit dem Nachtzug von Westerland über Husum nach Salzburg fahren wollen würde und dann eben von da aus weiter nach Wien. Und die Strecke von Salzburg nach Wien ist fast genauso weit wie die von Salzburg nach Villach. Also man könnte noch nicht mal sagen, ich mache einen kleinen Schlenker, um eine Torte zu holen und dann nach Wien weiterzufahren. Das fällt also auch aus, weil das halt, ich meine, in beiden Fällen sind es etwas über 3 Stunden, meine ich. Ja, da ist dann. Gehst du lieber ins Sacher und isst eine Sacher dort, dann hast du auch. Ja, es ging ja darum, da was mitzubringen. Aus dem Automaten, ja, schon klar. Genau. Naja. Aber da können wir auf jeden Fall in diesem Zusammenhang nochmal darauf verweisen, dass wir ja auf unserer Seite, auf unserer Internetseite oben einen Reiter haben, der auf unsere kuriosen Automaten verweist. Und dort pflegt die Silke immer wieder alle Automaten ein, die wir so in diesen Episoden nennen. Und da hat sie schon einiges angesammelt. Also es ist wirklich sehr imposant. Ja, es ist beeindruckend. Und deswegen ist es auch wichtig, das müssen wir uns auch immer wieder neu hinter die Ohren schreiben, dass wir dann zumindest auch versuchen, bei den Automaten eine möglichst genaue Adresse irgendwie rauszufinden, damit das dann möglichst passgenau in dieser Liste dann auch auftaucht. Lachsautomat in Singapur. Naja gut, so groß ist Singapur nicht. Ich glaube ungefähr so groß wie Hamburg oder Berlin von der Fläche her, ich weiß es gerade nicht. Und das ist von hier aus geguckt, finde ich, genau genug. Okay. Zu unserer neuesten Episode also der Nummer 78, hat André geschrieben: In Sachen Impfungen habe ich aus Hamburg meine Erfahrung, die ich mal teilen kann. In Anführungszeichen, meine Hausarztpraxis war von Anfang an eher zurückhaltend mit dem Thema. Als nach Ostern Impfungen anfangen sollten, gab es öffentlich nur Informationen über deren Urlaubsvertretung und das wurde auch nicht deutlich besser im Laufe der Zeit. Ich habe dann Mitte Juni mitbekommen, dass bei den früher städtischen Krankenhäusern unter Asklepios-Label Impfungen gemacht werden und man auch ohne Priorisierung sich auf die Warteliste setzen kann. Wenn dann am Ende des Tages noch eine Dosis übrig wäre, müsste man binnen einer Stunde da aufschlagen, dann gäbe es die Impfung. Die Fahrplanauskunft sagte, dass ich alle Standorte erreichen können sollte in der Frist und dann hat am 28. Juni das Impfzentrum endlich die Priorisierung aufgehoben und ich habe dank meinem Vater davon früh genug mitbekommen und mir sofort die zwei Termine geklickt. Waren dann 1. Juli und 12. August, also 6 Wochen Abstand, sehr viel früher dürfte zumindest im Impfzentrum nicht ohne Priorisierung zu haben gewesen sein. Die Sondertricks wie Impfung ohne Termin oder lange Impfnacht kamen dann erst später. Das Impfzentrum Hamburg soll die Erstimpfung nach dem 10. August doch noch nicht ganz aufgegeben haben. Johnson & Johnson gibt es angeblich inzwischen doch wieder. Als ich letzte Woche für meine Zweitimpfung da war, waren bei den BioNTech-Bereichen mehr Leute in der Warteschlange, als ich erwartet hatte. Vermutlich hatten da einige ihre Zweitimpfung vorgezogen. Als Moderner kam ich in den Genuss nicht ganz so voller Wartebereiche. In Hamburg gibt es jetzt auch noch so ziemlich jeden Tag irgendwo in den Stadtteilen Impfangebote. Das ist zwar nicht ganz vor den Türen der Bevölkerung, aber doch immer etwas näher als das Impfzentrum. Und die STIKO hat am 16. die Impfung für 12- bis 17-Jährige doch empfohlen. Damit war die Empfehlung der Gesundheitsministerin jetzt also 2 Wochen vor der fachlich wenigstens oberflächlich begründeten Empfehlung. Ja, das sind ja genau das, da haben wir auch drüber gesprochen, ne? Das sind so so quartiersnahe Impfungen in mobilen, so ein Impfbus oder sowas. Es gab in Berlin jetzt auch irgendwie die Möglichkeit, sich in der Straßenbahn impfen zu lassen oder in Hamburg im HSV-Stadion haben sie eine Aktion gemacht und dort solche Geschichten. Mhm. Und jetzt so zum Ende September werden auch in Schleswig-Holstein alle Impfzentren geschlossen. Und man vertraut dann jetzt nur noch auf Hausarztpraxen und die mobilen Impfteams, weil die Nachfrage einfach so stark gesunken ist. Verstehe, ja. Ja, ist auch verständlich. Die Frage ist bloß, inwieweit man sie wieder brauchen wird, wenn eine Boosterimpfung nötig sein wird. Auch da ist, glaube ich, im Augenblick das Konzept, weil jetzt ja erstmal, ich glaube, Ü80 oder ich weiß nicht, ob Ü60 schon mit dabei ist bei den Boosterimpfungen, dass man da sagt, das schaffen die Hausärzte mit. Die haben ja auch relativ früh gesagt, so, wir könnten das eigentlich, man braucht keine großen Impfzentren, gebt uns den Stoff, wir machen das. Das war zumindest so eine Aussage, die ich damals auch schon relativ früh gelesen habe. Mal gucken, also warum soll das nicht gehen? Man letztlich, wenn das Interesse so stark abnimmt, sich dann doch offenbar 40% der Menschen in Deutschland nicht impfen lassen wollen, warum auch immer, dann geht es wahrscheinlich auch so. Zum gleichen Thema hat der Dirk noch was geschrieben. Servus Dotti, moin Jörn. Als meine Frau damals noch Prio-Stufe 3, ich 5, ihren ersten Impftermin hatte, bin ich einfach mal mit und habe nach AstraZeneca gefragt, welches wenige Tage vorher unabhängig der Priorität freigegeben wurde. Hat geklappt und auch die mRNA-Impfung konnte ich entsprechend der dann aktualisierten STIKO-Empfehlung früher als erwartet bekommen. Wie ihr schon sagtet, hängt vieles auch davon ab, wie gut man sich informieren kann bzw. will. Zum Thema falscher Sprit. Ich wurde vor 15 Jahren vom Arbeitgeber angerufen, ob ich mal versehentlich Benzin statt Diesel getankt hätte. Sie hätten bei der Abrechnung des Kartenbetreibers eine entsprechende Buchung. Es war wohl vom Kassierer eine falsche Säule gebucht worden und ich hatte nicht darauf geachtet. Ich verneinte das auch mit der Bemerkung, dass das wohl dem Motor geschadet hätte und man es dadurch bemerkt hätte. Mir wurde gesagt, darum geht es gar nicht, aber das hat nun 2,07 € mehr gekostet. Auf meinen ironischen Vorschlag, ich könnte mich ja mit Jonglierbällen auf den Markt stellen, wenn es der Firma so schlecht ginge, hieß es, man würde mich nochmal anrufen. Eine Stunde später war geklärt, dass sie mir die 2,07 € nicht vom Gehalt abziehen werden. Dass da überhaupt mehr als eine Person in der Verwaltung mit beschäftigt wurde. Zum Thema Masken tragen konnten wir bei einem Tagesausflug nach Föhr am 18.08. beobachten, dass ca. 40% der Fahrgäste trotz Schilder und Durchsagen ihre Maske nicht nur zum Verzehr abgezogen hatten. Gesagt hat vom Personal natürlich auch niemand etwas. Wie Jörn sicher weiß, ist das dort anwesende Personal auch nur vom Pächter der Gastronomie und es sind nicht Mitarbeiter des WDR. Danke für die kurzweilige Folge und Gruß. Es heißt in dem Fall tatsächlich nicht Mitarbeiter der WDR, denn WDR ist hier die Abkürzung für Weker Dampfschiffsreederei, die die Fährlinie nach Föhr, also unter anderem nach Föhr betreibt. Mhm. So, wieder was gelernt. Ja, das ist tatsächlich, also wir sind ja, ich war mit meinen Eltern dann auch irgendwann mal nach Föhr gefahren und da gab es eigentlich auch die Durchsage, dauerhaft Maskenpflicht, und wir saßen dann oben auf dem Sonnendeck und da hat sich... Also da hat sich dann erst relativ spät rausgestellt, dass das wirklich nicht galt. Wir waren da irgendwie 20 Minuten lang die Einzigen, die da eine Maske getragen haben. Und die Schilder sagten auch, es sei Maskenpflicht. Aber dann kam halt irgendwie dann doch nochmal eine Durchsage, die nochmal daran erinnert, dass also in den Innenräumen bitte Maske zu tragen sei. Mhm. Aber klar, wenn du da unten sitzt, dann und sollst du halt die Maske aufhaben, außer beim Essen. Und da siehst du dann natürlich auch Leute, die sich entweder gar nicht dran halten oder die alle 10 Minuten mal von ihrem Apfel abbeißen und trotzdem die ganze Zeit die Maske nicht aufhaben. Mhm. Ja, es ist, aber letztlich, Corona ist vorbei, scheinbar. Schleswig-Holstein hat ja jetzt dann auch bekannt gegeben, ab 20. Gibt es dann überall da, wo nur Geimpfte, Getestete und Genesene zusammentreffen, dass da eben auf Abstände und Masken weitgehend verzichtet werden kann. Aha, okay. Ja. Ich verstehe das 3G ehrlich gesagt sowieso nicht, weil das war ja vorher auch. Also ich verstehe das, aber ich bin halt auch hier seit 10 Monaten im Homeoffice und komme überhaupt nicht raus. Aber was ist denn jetzt anders durch dieses 3G? Dass man sagt, wenn die 3G tatsächlich auch nachgewiesen und kontrolliert sind, dass man dann keine Abstände mehr braucht. Oder dass auch keine Masken mehr getragen werden müssen. Also die Konsequenz wird sein, dass du dann im Restaurant beispielsweise wieder 100% der Tische belegen kannst. Ach, okay, ja, okay, das ist einleuchtend. Und da kommt dann jetzt, also in Schleswig-Holstein zum Beispiel, hat der Kinoverbund jetzt, die angeschlossenen Häuser haben sich darauf geeinigt, dass sie das freiwillig unterschreiten werden, dass sie also nicht 100% belegen, sondern sagen, wenn jetzt ein Haushalt kommt, dann lassen wir rechts und links neben der jeweiligen Gruppe, wie groß auch immer sie sein mag, jeweils einen Platz frei, damit dann eben immer noch ein Abstand da ist, weil die halt sagen, wahrscheinlich möchte der Kunde das eher, dass er nicht so nah an fremden Leuten dran sitzt, weil man sich halt jetzt auch so lange dran gewöhnt hat. Mhm. So, ne? Also ich finde das auch unangenehm, wenn ich zu nah an anderen dran bin, gehe ich immer schon gerne einen Schritt zurück. Häufig kommen die dann hinterher, also gerade in Gesprächen. Ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend. Ja, also was für eine Vorstellung davon die Leute haben, was 1,50 Meter ist, ist schon beeindruckend. Mhm. Aber das ist halt so eine Sache, die dann passieren kann. So, und dann jetzt Hamburg geht einen Schritt weiter. Die sagen, Restaurantbetreiber können sich auch entscheiden, auf 2G zu gehen, dass sie also nur Geimpfte und Genesene reinlassen. Verstehe. Und dann braucht man drinnen keine Maske mehr und muss nicht mehr diese weiten Tisch abnehmen. Gar nicht, genau. Und da geht es dann halt auch wieder so, ja, dann kannst du sagen, dann Gastronomen in Schleswig-Holstein zum Beispiel, wir wollen das explizit nicht haben, weil wir halt keine ausschließen wollen. So, wenn du halt sagst, in meinem Restaurant dürfen nur Leute rein, die genesen oder geimpft sind, und da kommt halt eine Familie an, wo jemand dabei ist, der nicht geimpft werden kann, dann müsstest du halt diese eine Person ausschließen und hast das Risiko, dass die ganze Gruppe geht. Dass du also gar keinen Umsatz machst. Wobei ich persönlich glaube, dass das auch ein bisschen zu eng betrachtet wäre. Also wenn jemand nachweislich nicht geimpft werden kann, aus medizinischen Gründen, wenn es einen Attest dafür gibt, würde ich jetzt erstmal keinen Grund dafür sehen, die Gruppe abzuweisen. Haha, aber dann kommt wieder der Skeptiker Jörn, der dann sagt, es gibt so viele Ärzte, die stellen sowas einfach aus, ohne dass es stimmt. Habe ich auch gerade gemerkt. Habe ich auch so gedacht, ja, nee, ist Blödsinn, was du hier erzählst. Ist ja Quatsch. Ja, nee, ist richtig. Ja, gut, also, aber es könnten ja Kinder sein. Es könnten also, Kinder sein. Ich kenne das jetzt von Kreuzfahrten, dass jetzt Kreuzfahrtschiffe, ich weiß nicht welche Reederei, die lassen nur noch Geimpfte und Genesene aufs Schiff. Und dann schließt du ja Kinder in dem Sinne aus, oder? Ja, aber das ist ja sowieso ein Trend, finde ich. Also, ich sehe an Reisebüros in der Stadt, wenn ich da vorbeigehe, da gibt es dann auch häufiger mal Werbung für Erwachsenenhotels. Wo also ganz klar auch schon bei der Buchung klar ist, da sind Familien mit Kindern einfach nicht willkommen. So, das, aber ja, klar, natürlich, die sind dann ausgeschlossen. Das kann für manche sicherlich auch nochmal ein Ansatz sein, ein Anreiz sein, sich dafür zu entscheiden, sowas zu buchen, weil die vielleicht keine Lust haben, dass Kinder um sie rum sind. Gibt es bestimmt ein paar. Ja, also ja, kann man halten, was man will. Ne? Also ich, der positive Nebeneffekt ist halt, dass du auch keine Impfskeptiker dann im Idealfall mit auf der Kreuzfahrt hast. Ach so. Wahrscheinlich. Also jemand, der nicht geimpft ist, dass der dann nicht mitfährt. Mhm. Das ist ein bisschen weniger Diskussion vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Und jetzt kommt ja der Herbst und jetzt bin ich schon gespannt, wie es da... Jetzt wird ja auch nicht mehr nach den Inzidenzwerten, glaube ich, gemessen. Jetzt ja, geht es genau. Ja um die Krankenhausbelegung. Ja, ja. Es gibt aber noch keine richtige Aussage darüber, wie diese Hospitalisierungsrate dann zu berechnen ist. Also da haben sich die GesundheitsministerInnen noch nicht drauf geeinigt, wie genau das jetzt laufen soll, dass man das berücksichtigt für weitere Maßnahmen. Also es gibt jetzt grundsätzlich irgendwie, also man sagt jetzt, wir haben dann schon vor, irgendwelche Regeln wieder zu machen, mit denen dann irgendwas eingedämmt werden soll, aber so richtig, wie die konkret aussehen, wissen wir noch gar nicht. Also so, als hätten wir noch gar keine Pandemie gehabt. Es okay. Wirklich, es fühlt sich für mich gerade irgendwie so an, als würden wir irgendwie völlig planlos in was komplett Neues reinschlittern, was wir noch nicht kannten. Was wir machen diesen ganzen Mist jetzt irgendwie seit 18 Monaten. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber du musst bedenken, wir sind kurz vor den Wahlen. Also das wird jetzt alles sehr flach gehalten. Natürlich. Also warum sie das machen, ist mir vollkommen klar. Also okay. Jeder will jetzt der sein, der die größten Lockerungen macht und der am meisten die Leute ernst nimmt und wahrnimmt, die jetzt langsam mal wieder nach Normalität schreien. Bla, bla, bla. Aber in der Kommunikation, wie sie damit auftreten, also sie stellen sich ja nicht hin und sagen, es ist jetzt bald Wahl, wir wollen unseren Leuten was Gutes tun, wir sind die Partei, die geilsten Lockerungen ja, verspricht und die sagen, wenn unser Weg ist der richtige, mit uns bleibt ihr gesund und ihr dürft trotzdem wildfremde Menschen ablecken in der Fußgängerzone und im Restaurant. So, das ist vollkommen das erste Mal. Ja, so das, also dann wäre es halt wenigstens ehrlich. Aber sie stellen sich halt hin und sagen, nein, das ist alles total beherrschbar, das Risiko ist vernachlässigbar, betrifft eigentlich fast niemanden mehr in der Bevölkerung. Wir können das durchaus verantworten. Ja gut, aber wenn du jetzt hörst, dass die auf der Intensivstation liegen, keine Ahnung, 96%, yep. 94% yep. Ungeimpfte sind, dann ist das ja auch ein Lichtblick. Naja, es werden ja aber trotzdem immer noch Leute krank. Ja, krank werden ist ja, das war ja von Anfang an klar, dass wir trotzdem noch krank werden können. Wir können auch weiterhin anstecken, aber es ist halt, es ist ein milder Verlauf und mehr erwarten wir ja auch nicht. Das ist ja mit jeder Grippeimpfung, mit einer normalen auch so. Ja, aber dann muss man ja trotzdem, finde ich, gerade jetzt, wo wir diese Zahlen sehen, dass nur noch die Leute, die nicht geimpft sind, mit einem schweren Verlauf im Krankenhaus landen und beatmet werden müssen, die könnte man ja vor einer Infektion schützen, wenn man wirkungsvolle Maßnahmen einleiten würde. Und das passiert halt nicht. Zum Beispiel? Naja, das, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Abstand, Masken. Ja, aber so. Nach anderthalb Jahren oder noch länger, wie das jetzt ist, wird es langsam auch schwierig. Und man will ja auch wieder langsam Freiheiten haben. Und wenn die Gefahr nicht mehr so groß ist, daran zu sterben, ja, aber doch nur für einen Teil der Bevölkerung. Das ist doch der Witz an der Sache. Und ich verstehe nicht, wo das Problem sein soll. Natürlich, klar, für die Betriebe, die davon leben, dass Leute dahin gehen, ich sag mal, so, ich würde mich jetzt nicht ins Kino setzen. Ich weiß, dass die eine super Lüftungsanlage haben. Ich weiß hier, unser Kino in Husum, die haben auch nochmal umgebaut und renoviert und ihren Laden, die haben halt den Stillstand genutzt, um das nochmal alles auf Vordermann zu bringen. Das ist alles in Ordnung und das ist ganz, ganz toll und ich wünsche denen auch, dass sie das alles überleben. Aber ich gehe da trotzdem nicht hin, weil mir auf das einfach, weil mir das unangenehm ist. Und weil ich halt auch einfach nicht weiß, so, weißt du, ich bin doppelt geimpft, ist alles prima, ich müsste mir eigentlich keine Sorgen machen. Aber ich weiß halt nicht, wer sitzt denn da neben mir? Ist das jemand, der nicht geimpft werden kann? Und bringe ich dem vielleicht doch irgendwie den Virus mit, weil weiß der Schinder irgendwie, ich mir den doch eingefangen habe und es einfach nicht weiß. Weil der Grund, also ich habe ja erstmal keinen Grund, mich testen zu lassen. So, gut, ich könnte jetzt sagen, wenn ich ins Kino will, dann lasse ich mich doch testen. Aber ob der Test dann sensitiv genug ist, dass der eine Infektion bei einem Geimpften erkennt, das ist ja auch nicht hundertprozentig klar. Mhm. So, und ich bin auch, wir sind vor der Pandemie, sind wir wahnsinnig oft und gerne essen gegangen, weil es halt einfach schön ist. Und wir haben gerne im Restaurant gesessen, das machen wir nicht mehr. Mhm. Wir setzen uns bestenfalls irgendwo auf die Terrasse. Selbst das haben wir diesen Sommer fast nie gemacht. Mhm. Ich verstehe nicht, warum nicht Leute sagen, vielmehr sagen, ich schränke mich jetzt halt freiwillig ein, obwohl ich geimpft bin, damit ich halt mit durch mein Verhalten andere Leute schütze. So wie wir es 18 Monate lang jetzt geübt haben. Ja, ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also mir geht es genauso. Wir haben auch verschiedene Veranstaltungen von meinem Arbeitgeber jetzt. Und da bin ich auch so, dass ich sie abgesagt habe, weil ich einfach sage, gut, ich kann nicht großartig erkranken. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich schwer erkranke, ist sehr gering. Aber von meinen 8 Kollegen im Büro sind 4 nicht geimpft. Und wenn ich die anstecke, ich würde es meinem Lebtag nicht verzeihen können, wenn sie wegen mir sterben würden. Ja, also gut, dann kann man immer noch argumentieren, die sind selber schuld, wenn sie sich nicht impfen lassen. Ja. Klar, natürlich. Das ist das Nächste. Aber da geht es ja nicht drum. In dem Moment, wo, wenn klar wird, dass du die Infektion eingeschleppt hast, dann wirst du ja persönlich für dich einfach das Leben ist nicht mehr froh. Und das würde ich halt auch nicht wollen. Ja, ja, genau, das ist aber der Zwiespalt. Andererseits sage ich mir, die legen es ja drauf an, die arbeiten ja nicht, die sind ja nicht sozial, die achten nicht drauf, dass durchgeimpft wird und die Krankheit endlich zu Ende ist. Aber andererseits sage ich mir wieder, ja, aber ich habe meinen Teil dazu beigetragen und ich kann auch ein bisschen noch machen, mehr machen, um einfach die zu schützen. Ich breche mir ja dabei keinen ab jetzt. Genau. Richtig, und das ist halt der Punkt. Die Frage ist halt, wie weit ist dieser? Wann ist dieser Kipppunkt, wo ich dann irgendwann mal sage, sage ich es nach 1,5 Jahren, sage ich es nach 2 Jahren oder sage ich es nach 3 Jahren? Wann sage ich so, jetzt ist aber jetzt endlich mal Schluss? Nur weil da ein paar rumlaufen, die sich nicht impfen lassen wollen, was kann ich denn dafür, dass ich ewig meine Freiheit einschränken muss? Na gut, irgendwann wird der Punkt sein, wo halt dann restlos alle Regeln fallen gelassen werden, wo es das gar nicht mehr gibt. Und dann ist es halt auch, ja, dann ist vielleicht wirklich dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt jetzt lässt man es drauf ankommen. Aber jetzt warum bin ich dann der Einzige, der über Regeln passiert. Ja, weil mein Arbeitgeber sagt auch, wir halten uns an die Regeln. Wir haben geguckt, wie viele aktuell sich treffen dürfen. Wir haben dies und jenes. Ja. Und ich sage mir ja, ist ja schön und gut, dass der Staat mir das jetzt so alles vordenkt, aber ich möchte ja selber mitdenken. Und ich finde das jetzt nicht in Ordnung, dass ich 4 meiner Kollegen eventuell anstecke. Und ja, ich weiß auch nicht. Es ist wirklich eine gruselige Zeit gerade. Das ist sehr ein richtiges soziales Projekt gerade. Ja, und es ist halt so ein 1A-Deppenfilter einfach. Ne? So, mal gucken, wie sich das alles noch... Ach, das möchte ich gar nicht sagen. Also da bin ich auch so auf der Kippe. Einerseits, ach, das ist so typisch vage, einerseits möchte ich sagen, du siehst jetzt so richtig an den Menschen, wie sie anders ticken als ich. Mhm. Also ich würde mir die jetzt nicht mehr als Freunde raussuchen. Aber umgekehrt sind es halt auch teilweise Kollegen, wo ich mir sage, das sind die grundbesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wenn ich da irgendwas hätte, ich könnte die nachts um 2 anrufen und sagen, ich habe ein Problem und der würde kommen. Mhm. Der würde um die halbe Welt reisen, um zu kommen und mir zu helfen, weißt du? Aber geht nicht zum Impfen. Ja, schwierig. Also ganz komisch. Und ich möchte das gerne begreifen, was dahinter steckt. Und wenn ich seine Argumente höre, dann sage ich, das kann es jetzt echt nicht sein. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Tja. Naja, gut. Es ist aber ja das, was wir also im Prinzip seit 1,5 Jahren sagen. So, am Ende sitzen wir hier seit 1,5 Jahren und sagen, keine Ahnung, warum die Menschen solche Idioten sind. Oder keine Ahnung, warum die Menschen... Sie sind ja keine Idioten. Ja, so, dann sind sie halt nicht empathisch. Auch nicht. Sag ja, der eine Kollege, der würde für mich um die halbe Welt reisen, wenn er mir helfen müsste. Ja, und er könnte dir damit helfen, dass er sich impfen lässt und macht es nicht. Also fehlt es dann doch am Ende. Naja. Na, es kann ja aber auch sein, ich bin falsch. Ich denke falsch. Warum? Weil, ja, das hört sich jetzt alles wie Verschwörungstheorien an. Was macht der richtig, was alle anderen falsch machen? Das ist doch die Frage. Ja. Ja, ich... Keine Ahnung. Siehste? Ich sehe jetzt auch. Genau. Ja gut, weil ich jetzt wahrscheinlich Scheuklappen habe und sowieso nur die eine Richtung. Ja, aber es ist genau das, was Dirk im Kommentar geschrieben hat. Man muss sich halt einfach auch seriös informieren wollen. Ja, aber die Ängste, die sie haben, die sind ja real. Ja, aber sie bestehen ja aus Sachen, die, also das da könnte man ja auch einfach drüber sprechen. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, ich habe hier ein Problem mit dem und dem Aspekt. Und dann gibt es ja frei verfügbare Quellen, was weiß ich, und wenn es der Drosten-Podcast ist, in denen das wirklich gut erklärt wird. Natürlich, den heiligen Professor Drosten, den kann man ja auch, sagen wir mal, überhaben und sagen, das, was der erzählt, interessiert mich nicht. Ja, dann gibt es noch drei andere, die es genauso erklären. Ja, genau. Dann gibt es auch noch die Frau Ziesek, die auch in dem Podcast ist, die das genauso gut hinbekommt und die es manchmal, finde ich, auch fast ein bisschen besser auf den Punkt kriegt als er. Oder verständlicher erklärt. Nur das Problem ist halt einfach immer, dass so viele auch gegenteilige Meinungen an manchen Stellen des Internets gleichwertig abgebildet werden. Und es ist halt im Zweifelsfall auch leichter, an impfkritische Informationen ranzukommen. Wenn sich dann ein Til Schweiger hinsetzt und sagt, das ist eine Impfung, die nicht erforscht worden ist, dann möchte ich dem möchte ich schütteln. Was für ein Blödsinn. So, natürlich, dann sitzt so jemand in so einer, in Anführungszeichen, Doku und sagt irgendwie sowas, dass es unverantwortlich ist, so eine ungetestete, unerforschte Impfung sich spritzen zu lassen. Ja, und da weißt du doch direkt, da sind 50 Leute, die abspringen. Die vielleicht vorher gedacht haben, na, vielleicht sollte ich mich langsam mal impfen lassen. Das ist halt das Problem, dass es eine sehr große, laute Gruppe gibt von Leuten, die schreien, Impfen ist eigentlich gar nicht so gut, wie immer alle sagen. Wir haben die Bild-Zeitung, die sagt, dass die Corona-Maßnahmen von Anfang an eigentlich abgeschafft gehören. Und die in dieses scheiß Querdenkerhorn pusten. Weißt du, wenn sich jemand, wie hier, wer war das, Schiffmann, Wodak, irgendwie einer von diesen Oberquerdenkern hinstellt und in irgendeinem Video sagt, wer uns nicht glaubt, der soll die Bild-Zeitung lesen, da steht genau das drin, was wir seit Monaten sagen, dann machst du irgendwas falsch. Ja. Und dann nutzt du deine Reichweite falsch. Ja. So, aber das Gute ist, dass wir jetzt die Stimmung wieder zum Folgenende nach unten gezogen haben. Ja, wir haben es geschafft. Es hat endlich mal wieder funktioniert. Ah. So. Gut, dann würde ich sagen, erholen wir uns bis zum nächsten Mal, zum nächsten Monat in der Mitte am 15. um 12. Bis dahin. Tschüss. Servus.